Melons! Ahoi, hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge Uncommon Taste. Eine gloriose Rückkehr meinerseits. Ich war 2 Wochen lang, ohne dass ich mitgekriegt habe, komplett abwesend. Habe angekündigt, ich werde nie wiederkommen und jetzt bin ich doch da. Schade, aber... Ein bisschen antiklimaktisch, ich gebe es zu. Aber so ist es leider. Das heißt also, ihr hört auch weiterhin mich, Merlin, und auch weiterhin natürlich Joe. Genau, ihr hört natürlich weiterhin mich. Das ist natürlich ein Scherz, dass ich es schade finde, dass Merlin wieder da ist. Ich freue mich natürlich, dass ich mit ihm zusammen weiterhin diesen fantastischen Podcast machen kann. Richtig. Die Betonung liegt auf jeden Fall auch fantastisch dabei. Richtig. Ganz eindeutig. Ja, Joe, wie geht's dir in Belgien? Wie bist du fit? Alles ja, gut? Ja, mir geht's immer noch ganz gut. Es könnte sein, dass ich mich bald wieder erkälten werde. Ich hoffe es nicht, aber ja. Ansonsten geht's mir fantastisch. Und wie geht's dir? Ja, wie geht's mir? Mir geht's auch gut. Ich meine, es ist jetzt auch noch nicht mal gespielt. Joe und ich haben uns tatsächlich seit 2 Wochen nicht mehr gehört. Ich war wirklich ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Ja. Ich habe mich in Pandora zurückgezogen, habe sehr viel Spaß, spiele mit 2 Kumpels zusammen gerade im Koop durch. Und wir haben auf jeden Fall extrem viel Laune irgendwie und macht sehr viel Spaß, sich im Skype anzubrüllen und nebenher zu zocken. Ist wirklich ganz fantastisch, aber ich freue mich auch, so wieder ein bisschen in die Realität zurückzukehren und mich wieder ein bisschen mit Videospiel allgemein auseinanderzusetzen und nicht mit Tunnelblick irgendwie nur eine Sache vor Augen zu haben. Vor allem freue ich mich darauf, mal wieder ein bisschen Deutsch sprechen zu können, weil momentan ich hier so viel Englisch spreche, dass ich teilweise schon Englisch denke und mir teilweise deutsche Wörter entfallen. Also falls ich im Podcast mal ein bisschen zu viel Englisch labern sollte, ja, sorry. Ich mach dich dann drauf aufmerksam. Okay. Ich sag dazu so, Joe, Deutsch. Ja, genau. Und zwar, diese Folge werden wir wieder etwas ein wenig vom normal betretenen Faden abweichen. Und zwar werden wir diesmal die News-Sektion aufteilen. Wir werden einen News-Schwerpunkt haben. Wir werden anfangen mit ein paar normalen News und dann werden wir einen News-Schwerpunkt zur Wii U haben. Wie die meisten von euch ja wissen werden, ist sie mittlerweile in den USA jetzt erschienen. Sie kommt auch nächste Woche bei uns hier in Deutschland raus. Also mal wieder Zeit, um ein bisschen ausführlicher drüber zu reden. Wir werden natürlich nicht nochmal auf die Specs oder so eingehen, aber einfach jetzt über die Dinge reden, die konkret zum Launch endlich bestätigt wurden, beziehungsweise die man endlich konkret austesten konnte. Werden auch über ein paar Probleme reden, die sich da vielleicht ergeben. Das wird dann unser News-Schwerpunkt werden. Den Joe dann behandelt. Ich werde die restlichen News machen, dann haben wir natürlich auch wieder ein Hauptthema. Und Joe würde euch jetzt einfach mal einen kurzen Überblick geben, was wir denn heute so konkret an Themen behandeln. Genau, also wie gesagt, heute ist nur heute in der News-Übersicht ein paar kürzere News. Den Anfang macht das Fallrückzieher-Tor von Zlatan Ibrahimovic im Länderspiel gegen England. Ihr werdet euch sicherlich fragen, wie das News in einem Videospiel-Podcast sein kann, aber das werdet ihr gleich noch von Merlin erfahren. Des Weiteren haben wir eine Neuigkeit zu einem kommenden Projekt oder einem kommenden Produkt von Microsoft. Und zwar ist es ein sogenanntes, hat noch keinen richtigen Namen, aber könnte Xbox TV genannt werden. Ein Xbox Lite, mehr oder weniger, eine Xbox Lite, die so mehr oder weniger als Receiver dienen soll. Und das neue Projekt von Peter Molyneux, den manchen als Schaffer von Populous, Black and White oder auch Fable kennen werden. Er hat ein neues Kickstarter-Projekt gestartet, nämlich Projekt Godus. Und darüber werden wir ein bisschen reden, was dann auch nachher dann zu unserem Hauptthema führt. Aber wie Merlin auch schon erwähnt hat, werden wir eine längere News-Sektion zur Wii U erstmal haben. Eine Woche vor dem Launch auch in Deutschland. Bevor wir dann zum Hauptthema übergehen, nämlich zu Kickstarter-Projekten allgemein, was dann auch mehr oder weniger dazu passt, dass Peter Molyneux jetzt auch gerade ein Kickstarter-Projekt angekündigt hat. Ja, und ich würde sagen, Merlin wird euch jetzt mal was zum Zlatan Ibrahimovic erzählen. Genau. Ja, wie Joe schon gesagt hat, Zlatan Ibrahimovic hat ein fantastisches, wunderschönes Fallrückzieher-Tor gemacht im Länderspiel gegen England für seine schwedische Mannschaft. Und es ist natürlich jetzt berechtigte Frage, wie das genau in den Videospiel-Podcast passt. Und es ist tatsächlich wieder eine News aus dem Bereich Kuriositäten. Dafür aber sehr unterhaltsam, wie wir beide finden. Und zwar, um es nochmal kurz zu sagen, die meisten von euch werden es wahrscheinlich auch mitgekriegt haben, war groß in den News. Zlatan Ibrahimovic hat ein wirklich fantastisches Fallrückzieher-Tor im Spiel gegen England geschossen, 25 Meter Entfernung, sieht wirklich super aus. Und daraufhin hat sich ein FAZ-Redakteur gedacht, naja, da müssen wir doch mal recherchieren, ob es fast nicht schon irgendwie was Vergleichbares gibt. Und tatsächlich ist er auf ein vergleichbares Tor gestoßen im Internet. Und zwar auf ein Video von einem ähnlichen Tor, Ein Fallrückzieher, allerdings aus 40 Metern, von Rade Prika, ebenfalls einem schwedischen Spieler, im Spiel Rosenborg-Trondheim gegen den FC Basel. Das ist jetzt ja an sich erstmal alles noch nicht spektakulär. Das eigentlich wirklich Lustige daran ist nämlich, dass dieses Tor in der Realität leider nie existiert hat. Denn was der junge Mann da gesehen hat, war ein Video aus einem Spielauszug von einer Pro Evolution Soccer 2011 Partie. So, das ist jetzt natürlich an sich erstmal schon grundsätzlich lustig. Wenn man dann allerdings die Spielszene sieht, die der junge Mann da gesehen hat, der FAZ-Redakteur, und dann auch in seinem Artikel FAZ Online veröffentlicht hat, dann sieht man recht schnell, nicht nur das geübte Auge, dass das keine realistische Spielszene sein kann. Ich meine, Pro Evolution Soccer 2011 hat eine fantastische Grafik, aber sind wir ehrlich, fotorealistisch ist das Ganze nicht und das sieht man definitiv auch im Video. Mittlerweile wurde das Ganze natürlich wieder rückgängig gemacht, so ungefähr. Die FAZ hat sich offiziell entschuldigt, hat gesagt, sie wollten wohl ein wenig den Treffer von Herrn Ibrahimovic schmälern mit ihrem 40 Meter Torvideo. Natürlich ist es immer noch ein fantastisches Tor. Es tut ihnen leid, dass sie sich quasi da vertan haben und sie nominieren hiermit oder sie fordern, dass das 40-Meter-Tor zum schönsten Videospieltor aller Zeiten gewählt wird. Und ja, genau. Also vom Prinzip her sind sie jetzt wieder zurückgerudert, aber am Anfang war das schon sehr, sehr unterhaltsam, dass tatsächlich ein FAZ-Redakteur dachte, das ist ja alles gar nicht so spektakulär. Da gibt es doch so einen Typen, der aus 40 Metern schon mal getroffen hat. Gibt es in der Realität leider nicht. Wobei wir sagen muss, da muss man noch dazu sagen, dass die Kraft von PES ja nicht mal an FIFA heranreicht. Also es ist vor allem, wenn man dann in die Slow-Mo reingeht, wo man dann auch das Publikum im Hintergrund sieht, muss man merken, dass das dann nur Texturenmatsch ist und keine richtigen Fußballfans, aber ja. Es ist, wenn man schlechte Qualität auf YouTube mit quasi in Betracht zieht und dann die ganze Spielszene aus einer höheren Kameraperspektive sieht, sodass man es von oben sieht, könnte man vielleicht noch glauben, dass es tatsächlich irgendwie ein realistisches Tor ist. Sobald man aber in die Slow-Mo-Nahaufnahme geht, so die Wiederholung des Tors, sieht man eindeutig, dass das definitiv nicht ein reelles Spiel ist. Der junge Mann hat es anscheinend trotzdem gedacht, dass das so wäre und jetzt wurde sich quasi entschuldigt. Und immerhin hat sie die Fatz ja auch ein bisschen mit Humor genommen, mit dem besten virtuellen Tor. Ja, richtig, auf jeden Fall. Muss man auch, ganz ehrlich. Also es ist ja eh schon so ein bisschen ganz kleiner Gesichtsverlust. Da muss man da zumindest noch mal irgendwie ein bisschen über sich selber lachen können auch. Das stimmt schon. Wie gesagt, eher eine kleine Kuriosität, aber wir dachten, wir erwähnen es mal. Wir packen natürlich auch einen Link rein, wo ihr euch dann das entsprechende Pro Evolution Soccer 2011 Tor angucken könnt. Tatsächlich sehr unterhaltsam. Sollte man gesehen haben. Dann würde ich sagen, kommen wir gleich zur nächsten News und zwar dem, sagen wir jetzt mal vorsichtig betitelten Microsoft TV. The Verge hat einen Artikel veröffentlicht im Internet. Eine amerikanische Fachzeitschrift. Dieser Artikel beruht auf Insider-Informationen, von denen sie sagen, dass sie sie haben. Und zwar geht es dabei um ein neues Produkt, das Microsoft in 2013 rausbringen will. Und zwar eine Art Microsoft Receiver beziehungsweise eine Art Xbox Lite. Was das genau bedeutet, ist, dass es vom Prinzip her eine etwas billigere Entertainment-Variante der Xbox sein soll. Also eine billige Alternative, die vom Prinzip her das Grundgerüst der Xbox darstellt. Auf Basis von Windows 8, allerdings nur die Entertainment-Bereiche der Xbox anbietet. Also zum Beispiel Sky, Netflix-Sachen und was jetzt Spieler quasi hauptsächlich interessant finden würden, dann ist es quasi eine Konsole für Casual- und Indie-Games. Auf jeden Fall wird es die Möglichkeit geben, Casual-Games und Indie-Games auf der Konsole zu spielen. Es wird vielleicht sogar einen Streaming-Service geben, dazu gibt es bislang auch nur Gerüchte und quasi ist die Konsole dafür gedacht, als kleines Entertainment-Lite-Versionchen quasi von der Xbox dann Einzug in die Wohnzimmer von eher Casual-Spielern quasi zu halten. Das Ganze ist eine etwas breite Offensive von Microsoft in diesem Bereich, gerade Entertainment-Bereich, Casual-Bereich. Das Ganze soll wahrscheinlich auch noch mit Smartphones verlinkt werden. Wie gesagt, das ist alles noch nicht ganz konkret. Es gibt eine Stellungnahme von Microsoft, in der sie ist, sie bestätigen es nicht, aber sie verneinen auch nicht, dass etwas derartiges kommen wird, was ja meistens immer so gut wie eine Art Zusage ist, dass etwas in die Richtung auf jeden Fall kommen wird. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was da letztendlich draus wird. Eine Xbox Lite für ein bisschen weniger Geld mit Entertainment-Angebot klingt jetzt erstmal, auch wenn es für uns wahrscheinlich nicht besonders interessant ist, klingt erstmal eigentlich eine ganz gute Idee. Ja, also ich denke halt, Microsoft will da ein bisschen Konkurrenz auch aufbauen zu Apple TV. Ja. Ja, wie du auch schon gesagt hast, dadurch, dass es eine Xbox Lite ist, mehr oder weniger auf, ich glaube nicht mal wirklich auf Gamer ausgelegt in dem Fall. Du kannst Casual Games spielen, aber ist wahrscheinlich dann eher für die Leute interessant, die halt gerne irgendwie diese ganzen Internet-Entertainment-Angebote, Netflix und so weiter in einem Gerät haben wollen, beziehungsweise halt diese ganze Interconnectability mit anderen Microsoft-Geräten, der richtigen Xbox, dann den Microsoft-Tablets oder Smartphones und so weiter. Also das ja, sieht nach einem logischen Schritt aus, interessiert mich aber eigentlich da auch eher weniger. Also eben, natürlich, klar. Also ich meine, du hast schon Xbox. Richtig. Ich persönlich habe mit Konsolen, ich habe nicht mal einen Flatscreen hier stehen, also mich interessiert das grundlegend auch nicht. Aber wie du schon sagst, das ist ein relativ logischer Schritt. Ich finde es auch ein ganz guter Schritt. Also ich finde, es macht definitiv Sinn, die Leute in der Art und Weise anzusprechen, wie du schon gesagt hast. Ich glaube auch nicht, dass es dabei wirklich um Casual Gamer geht. Ich glaube, es ist ja letztendlich so ein bisschen wie die Konsole quasi der Ersatz für den PC ist im Spielebereich. Ist es jetzt hier genau dasselbe, wenn man ein richtiges Multimedia-Center haben wollen würde. Dann gibt es natürlich so vorgefertigte Varianten, aber natürlich ist die Idealvariante eigentlich, dass man sich einen kleinen Barebone-PC einfach, einen kleinen Cube einfach neben den Fernseher stellt und den nutzt als Multimedia-Zentrum, um alle Geräte zu vernetzen und um darüber halt auch Internetdienste zu nutzen und so. Vom Prinzip her ist das die Konsolenvariante davon. Ein kleiner Kasten, mit dem du nicht viel machen musst, Plug and Play, du schließt ihn an, das ganze Ding läuft, du kannst es mit anderen Geräten verbinden und hast dann quasi so ein kleines Multimedia-Zentrum im Wohnzimmer. Also, und von daher, ich finde es definitiv, ja, scheint ein relativ logischer Schritt zu sein. Ich denke, das könnte auch ganz erfolgreich sein. Warten wir erstmal ab, was Microsoft letztendlich draus macht. Und falls es, wenn es dann rauskommt, denke ich, werden wir auch nochmal kurz was dazu sagen später. Springen wir gleich zur nächsten News, dann ist das auch schon die letzte News quasi im ersten kleineren News-Teil. Und zwar, wie George schon gesagt hat, es gibt ein neues Projekt von Peter Molyneux, und zwar auf Kickstarter. Das Ganze nennt sich Goddess, über sein eigenes Entwicklerstudio 22 Cans. Und das ist vom Prinzip her eine Art Neuerfindung des Klassikers Populus von 1989. So das Spiel, mit dem Peter Molyneux eigentlich, ja, den ersten Teil seines Ruhms erlangt hat. Und die ihm auch eine gewisse Narrenfreiheit vielleicht in den folgenden Jahren, in denen er sowas wie Black and White zum Beispiel und Fable produziert und gemacht hat, verschafft hat. Für alle, die Populus nicht kennen, ist es vom Prinzip her eine Göttersimulation. Man kann als Gott auf die Erde quasi Einfluss nehmen, die man aus einer Vogelperspektive sieht, kann dadurch, dass man auf die Erde Einfluss nehmen kann, sie verändern kann, gewisse Dinge machen kann, halt auch Einfluss auf die Menschen nehmen, die dort unten leben. Und vom Prinzip her muss man eine Art Kult um sich selbst aufbauen und ja, also es erinnert auch so wieder ein bisschen an Black and White, das ja so eine ähnliche Idee quasi hatte, und die Peter Molyneux ja immer mal wieder aufgegriffen hat. Und vom Prinzip her ist es, wie gesagt, so eine Art Neuerfindung des Klassikers. Ziel sind 450.000 Pfund. Und je nachdem, wie viel man quasi spendet und sich beiträgt, kriegt man halt Zugriff auf immer neuere Sachen. Das fängt mit solchen Sachen an wie normaler Forumszugriff, wie eine Erwähnung des Namens in einem großen quasi Donation-Bill, das am Ende gemacht wird, und geht dann letztendlich über zu Einfluss mit auf die Spieleentwicklung. Man kann zum Beispiel Namen verteilen im Spiel, man kann mithelfen beim Design der Götterfähigkeiten und so weiter. Falls euch das interessiert, wir werden natürlich wieder einen Link zum Kickstarter Projekt auf jeden Fall reinpacken, falls ihr da mitmachen wollt. Release-Termin ist derzeit angepeilt, September 2013 ungefähr. Wir verfolgen das auf jeden Fall gespannt und schauen mal. Jetzt allerdings, die letzte Zeit hat ja gezeigt, dass durchaus größere Projekte über Kickstarter finanziert werden können. Von daher bin ich da recht zuversichtlich, gerade mit so einem großen Namen. Warten wir jetzt mal ab. Ja, vor allem ist ja auch, glaube ich, schon fast ein Drittel des Ziels von 450.000 Pfund eigentlich erreicht. Ich glaube, es sind schon mittlerweile 5.000 Leute, die 125.000 Pfund geplätscht haben. Und ich finde es auch recht interessant. Also, ich meine, klar, Peter Molyneux, ja, ich weiß, ist halt ein bisschen ambivalent so momentan. Er hat immer sehr große Visionen, aber dann mangelt es halt oftmals auch an der Umsetzung. Ich meine, ich hatte mit Fable 2 auch meinen Spaß, aber natürlich, oder auch an Fable allgemein, aber was er dann natürlich vorher immer gesagt hat und was am Ende rauskommen ist, dann hat sich ja leider doch nicht mit den Erwartungen gedeckt irgendwie. Aber ich denke mal, dass er, nachdem er jetzt Microsoft verlassen hat, dass er jetzt mit seinem eigenen Studio vielleicht wieder sich ein bisschen mehr ausleben kann. Und ich denke mal, ich meine, Populous hat ja auch schon gezeigt, dass er mit diesen Götterspielen eigentlich mit die meiste Erfahrung hat. Ich glaube, dass es auf jeden Fall wieder ganz, ganz gutes Spiel werden kann, aber ja, ich habe Black and White damals nicht gespielt, deswegen kann ich dir leider nicht sagen, ob das jetzt ein spiritueller Nachfolger davon werden wird oder eher nicht. Also ich habe alle Molyneux-Spiele, glaube ich, gespielt. Ich habe Populous gespielt, auch den Nachfolger. Ich habe auch Black and White gespielt und auch Fable, außer jetzt Fable 3. Also wie du schon sagst, es ist wirklich ein bisschen ambivalent und es ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen. Er kündigt immer sehr viel an, er hat sehr viele coole, innovative Ideen. Es klingt auf dem Papier immer super und im Spiel funktioniert es letztlich immer so, naja. Also gerade Black and White war ja quasi berüchtigt dafür, wie wenig das eigentlich wirklich funktioniert hat am Anfang und wie frustrierend und blöd das war. Ist immer ein bisschen schwierig. schwierig, wobei das, was du erwähnt hast, fand ich auch ein ganz interessanter Punkt, dass er jetzt nicht mal bei Microsoft ist. Tatsächlich, jetzt, wo er quasi nicht mehr für Microsoft arbeitet und quasi, ne, man ist ja immer ein bisschen große Publisher, das ist Druck, das sind Vorgaben, das bedeutet, dass man vielleicht auch nicht alles umsetzen kann, so wie man es will. Er hat jetzt sein eigenes Studio, arbeitet unabhängig davon und ist tatsächlich mit diesem Kickstarter-Projekt dann auch unabhängig von einem Publisher. Und tatsächlich könnte das dann jetzt ja endlich mal so die Chance sein, für ihn genau das umzusetzen, was er wirklich will, und vielleicht ist es das Spiel, worauf wir alle letztendlich von ihm auf, ne, worauf wir alle gewartet haben. Ich meine, das ist ja eigentlich das, was nachdem er die Milo Tech Demo als Kinect vorgestellt hat. Ich meine, für sowas ist er halt immer gut, eine Vision zu kreieren, wie man Videospiele noch oder Videospieltechnik noch einbinden kann. Und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass man dazu, also zu Milo, jetzt vielleicht nicht gerade zu dem Projekt, aber die Möglichkeiten, die er damit aufgemacht hat, dass man dazu auch mehr sehen kann. Aber danach gab es irgendwie nichts mehr davon. Kann natürlich an Microsoft liegen, keine Ahnung. Aber ich meine, Molyneux schien bei der Präsentation dieses Tech-Demo, du weißt, welche Tech-Demo ich meine, oder? Ja, klar. Da ziemlich begeistert von dieser Idee zu sein, mit diesem Medium zu interagieren. Und ich fand das eigentlich auch recht interessant, wenn auch ein bisschen creepy. Aber ich hätte schon gern ein bisschen mehr davon gesehen, weil natürlich Potenzial, das in Zukunft Spiel einzubauen, ist schon da. Und deswegen war ich erst ein bisschen enttäuscht, dass es seitdem eigentlich nichts mehr dazu gab irgendwo. Und vielleicht kommt dazu ja auch mal wieder was. Ja, das stimmt schon. Also es ist auf jeden Fall etwas, was ich denke, was es lohnt, definitiv nebenher zu verfolgen und ein bisschen irgendwie im Auge zu behalten. Wie gesagt, vielleicht ist es tatsächlich jetzt so, dass man ihm jetzt das erste Mal komplett freie Hand lässt und er die Möglichkeit hat, halt durch Kickstarter komplett alles so zu machen, wie er es wirklich will, und vielleicht kommt jetzt wirklich mal was bei rum, was dann letztendlich ja genau dem entspricht, was wir alle immer von Molyneux erwartet und erhofft haben. Gehen wir nachher nochmal ein bisschen näher darauf ein. Wir werden ja nachher nochmal über Kickstarter reden, wie Joe das schon gesagt hat, im Hauptthema. Da werden wir diese einzelnen Punkte auch nochmal aufgreifen. Ich denke, dafür ist gerade auch dieses neue Kickstarter-Projekt ein sehr schönes Beispiel. Aber ich würde sagen, dann gehen wir jetzt erstmal über in den, ja, in den News-Fokus quasi diese Woche, und zwar die Wii U. Und ja, da wird Joe jetzt einfach erstmal loslegen und uns erzählen, was wir alles wissen sollten dazu. Ja, genau. Also die Wii U ist ja jetzt in Amerika seit, glaube ich, fast gut einer Woche erhältlich. Nächste Woche wird sie auch in Deutschland erhältlich sein. Und natürlich haben sich die ersten Magazine und die ersten Spieler jetzt auch schon ihre Eindrücke mehr oder weniger in Foren oder auch in Internetbeiträgen veröffentlicht. Und eigentlich zur Hardware an sich, die Wii U-Specs sind eigentlich so, wie sie vorher eigentlich erwartet wurden. Also sie werden keinen Spieler, der bisher schon eine HD-Konsole hatte, groß vom Hocker reißen. Nintendo betritt mit der Wii U eindeutig das HD-Zeitalter, mehr aber auch nicht. Die Grafikkarte ist ein bisschen leistungsfähiger als die der Konkurrenz, aber die Launch-Games geben noch nicht so viel Information her, dass man wirklich sagen kann, okay, was kann die Wii U jetzt wirklich grafisch genau? Also die Maximalqualität kann man einfach noch nicht sehen. Was ein paar Leute vielleicht ein bisschen aufgefallen ist oder ein bisschen gestört hat, ist, dass die Wii U relativ wenig Ausgänge hat. Also wer einen optischen Audioausgang haben möchte zum Beispiel, der wird vergeblich danach suchen. Noch was zur Festplatte vielleicht, was manche vielleicht noch nicht wissen, und zwar ist, dass das System der Wii U und insgesamt 5 GB Platz auf der internen Festplatte besetzt, was aber bedeutet, dass bei der Basic-Variante der Wii U, die nur 8 GB Festplatte hat, nur noch 3 GB für den Rest übrig bleiben. Bei der 32 GB Variante sind es immerhin noch 25, aber ich würde sagen, sowohl 3 als auch 25 GB sind viel zu wenig, wenn es dann darum geht, Spiele digital runterzuladen, sei es nur Spiele aus dem eShop, also kleinere Spiele oder auch ganze Wii U-Spiele. Zum Beispiel Nintendo Land wird gar nicht auf die 3 GB Festplatte passen. Nintendo selbst empfiehlt dazu, eine externe USB-Festplatte zu kaufen von ungefähr 500 GB. Diese muss aber eine externe Stromzufuhr haben, also keine Festplatte, die ihren Strom von der Konsole selbst bezieht. Ich muss halt dazu sagen, ich meine, momentan externe Festplatten sind nach der Flutkatastrophe in Thailand immer noch ein bisschen teurer, als sie es vor 2 Jahren waren. Also seine 50 Euro muss man für so eine 500 GB Festplatte schon aufbringen. Außerdem ist die Tatsache auch ein bisschen störend, dass sobald du die HDD an eine andere Wii U anschließt, die Wii U die Festplatte automatisch formatiert. Also sie ist dann auch wirklich nur für eine Wii U zu gebrauchen. Ja, finde ich ein bisschen fragwürdig in der heutigen Zeit, vor allem weil Nintendo anscheinend auch stärker auf digitale Distribution setzen will, aber ja. Ja. Also das ist tatsächlich irgendwie so ein Bereich, den ich auch, also ich habe am Anfang schon, als ich gedacht habe, 8 GB, das ist nicht wahnsinnig viel, vor allem wenn es halt eben auch, wie du schon gesagt hast, ne, digitale Distribution wichtiger werden soll und Nintendo auch, ne, mehr in die Richtung arbeiten möchte, dann ist es schon sehr wenig. Vor allem habe ich dann aber einfach gedacht, ich bin fast pauschal davon ausgegangen, ohne irgendwie Ahnung zu haben, was jetzt quasi Standard wäre, habe ich gedacht, naja, 8 GB würde ja wahrscheinlich bedeuten, dass es einen eigenen internen Speicher für das eigentliche System gibt und dass die 8 GB tatsächlich freier Speicherplatz bedeutet. Beziehungsweise, dass die eigentliche Festplatte größer ist, aber dass sie schon das abgezogen haben, was Systempartition wäre auf einem PC quasi. Dass es jetzt aber tatsächlich so ist, dass man quasi von diesen 8 GB wirklich nur 3 nutzen kann, weil 5 allein fürs System reserviert sind, ist natürlich jetzt in dem Sinne kein False Advertisement. Also keine betrügerische Werbung oder sowas, aber trotzdem schon sehr schwierig. Ich meine, wenn Nintendo Land nicht mal raufpasst auf diese 3 GB, dann ist die 8 GB Konsole ja vom Prinzip her fast nicht lauffähig, könnte man fast sagen. Also sie hat ja quasi ein so großes Manko, dass man fast sagen könnte, für den richtigen Spieler kann die 8 GB-Version fast gar nicht in Frage kommen. Und vor allem, dass man halt eine externe Festplatte dann anschaffen muss. Ich meine, selbst die 32 GB-Variante ist dann ja, ne, wenn man jetzt wirklich exzessiv, auch nicht exzessiv unbedingt, aber wirklich regelmäßig den digitalen Download nutzen möchte, dann sind ja 25 GB, die noch übrig bleiben, auch fast zu wenig. Dann muss man ja fast bei der Anschaffung schon pauschal nochmal den Preis von einer externen Festplatte draufschlagen. Zumal die kleinen 2,5er Festplatten nicht passen. Und noch ein kleines Detail am Rande, was mir auch ein bisschen aufgefallen ist, was du jetzt bislang auch gar nicht erwähnt hattest, war halt, dass es USB 2.0 nutzt, also nicht USB 3.0. Ist jetzt ein Detail, würde man sagen, hat aber schon was mit der Übertragungsgeschwindigkeit zu tun. USB 2.0 ist definitiv langsamer als USB 3.0. Und ich finde sowieso schon schwierig, ein Spiel auf einer Festplatte zu spielen, die nur per USB an die Konsole angeschlossen ist. Also durchaus etwas, was ich, ja, das muss man mal irgendwie ein bisschen beäugen. Also ich finde, das ist ein bisschen schwierig, da könnte sich Nintendo vielleicht schon ein kleines Bein gestellt haben selbst. Ja, vor allem, es gibt ja auch SD-Karten-Slots, die man benutzen könnte, aber darauf wirst du keine Wii U-Spiele abspielen können auf dem per SD-Karte oder sonstigen Karten. Also du musst da schon wirklich nichts. Ja, das ist nur für das Mii, für die Miis oder genau, so. Genau, also ich glaube, Safe-Games kannst du auch auf die SD-Karte speichern, aber das war's dann auch schon wieder. Ja, also wie du auch schon gesagt hast, also auch von der Geschwindigkeit her, vor allem ein Wii U-Spiel muss ja auch gleichzeitig noch auf den Controller gestreamt werden, dazu komme ich jetzt auch gleich noch, aber auch da ist halt dann die Frage, wie das dann funktioniert, wenn du dann die Spieldaten von der externen Festplatte auf die Konsole dann nochmal auf den Controller streamen musst. Aber ja, ich denke mal, die Zukunft wird zeigen, wie gut das funktioniert. Ich erwarte eh, dass Nintendo dann noch eine Variante bringen wird, die mehr speichert. Also Nintendo ist ja momentan dafür berühmt, innerhalb von einem Jahr irgendeine Konsolenrevision dann wieder auf den Markt zu bringen. Genau, kommen wir aber nun zum Controller. Also der ist wahrscheinlich das Herzstück dieser neuen Konsole. Mehr oder weniger das, was die Konsole am meisten von den anderen Konsolen abhebt, wie auch schon bei der Wii. Und alle sind sich eigentlich ganz einig, der Controller, der Weg nicht gerade billig, also der Weg ist auch nicht gerade unglaublich edel, aber er liegt auf jeden Fall gut in der Hand, ist ein bisschen leichter als ein normales Tablet. Ein paar Spiele haben monieren, dass es am Anfang ein bisschen schwierig ist, sich dran zu gewöhnen, auf welchen Bildschirm man schauen muss. Also anders als beim Nintendo DS, wo man das Gefühl hatte, dass die beiden Bildschirme mehr oder weniger in einer natürlichen Symbiose zueinander stehen, guckt man irgendwie immer entweder auf den Bildschirm, auf den TV-Bildschirm oder halt auf den Bildschirm auf dem Tablet. Und manche Spieler haben so gesagt, ja, und man merkt, dass es da noch Probleme gibt, weil selbst Spiele oder auch die Wii U-Software immer wieder darauf hinweisen, ja, schauen Sie jetzt bitte auf den Bildschirm und auf den. Also so ganz natürlich läuft das noch nicht ab. Man ist auch nicht ganz so sicher, wie man das Pad jetzt halten soll, in Relation zum TV. Soll man wirklich den auf dem Schoß liegen haben oder soll man den ein bisschen so vor sich hinhalten, dass man beide Bildschirme mehr oder weniger sehen kann? Also kommt wahrscheinlich dann auch darauf an, wie dann die Hardware letztendlich genutzt wird, aber auf jeden Fall sagen wir schon mal, dass die Beziehung zwischen Tablet und Fernseher schon mal auf jeden Fall ganz anders ist als beim Nintendo DS. Manche monierten auch, dass das Button-Layout ihrer Meinung nach ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, und zwar liegt der rechte Analogstick anders als bei eigentlich allen Controllern über den Aktionstasten, was bei Spielen, die jetzt auf allen Plattformen erhältlich sind, teilweise ein bisschen kompliziert werden kann, weil man zum Beispiel sich Assassin's Creed nimmt, die wichtigsten Aktionstasten sind halt meistens die X-Taste auf der PlayStation oder halt die A-Taste auf der Xbox, das sind halt die Untasten, und der Abstand zum Analogstick ist jetzt halt dadurch, dass der Analogstick über den Aktionstasten ist, natürlich sehr viel weiter geworden. Also viele monierten halt, dass sie sich so oft verdrückt haben wie schon lange nicht mehr, liegt aber wahrscheinlich auch nur daran, dass sie sich natürlich noch nicht so gewohnt waren. Andererseits natürlich kommt auch die Frage an, wie dann die Entwickler damit umgehen, ob sie dann für die Wii U dann die Tastenbelegung vielleicht ein bisschen verändern, dass dann die Entfernung zum Analogstick wieder mehr oder weniger stimmt oder ob das dann einfach so übernommen wird. Also ich kann mir dann schon vorstellen, dass es da zu kleineren Nervigkeiten kommen kann. Das Streaming auf den Controller, also funktioniert gut, das Display sieht gut aus, überträgt ein gutes Bild. Man kann sich im nächsten Raum befinden und die Streaming-Qualität ist dann trotzdem noch recht gut. Allerdings, wenn schon mehrere Wände dazwischen sind, sollte man das lieber nicht tun. Also es ist kein vollwertiges Tablet, man kann nicht einfach wirklich eine Etage runtergehen und damit noch spielen. Also es ist schon wirklich dafür gedacht, dass du auch zwar nicht an die Konsole gebunden bist, aber zu viel Entfernung kannst du dann auch nicht auf dich nehmen. Manche monierten noch, dass das Touchpad nur Single-Touch unterstützt und nur auf Druck reagiert. Also anders als bei Tablets oder auch bei Smartphones, die auf elektrische Signale oder Impulse reagieren, arbeitet das Touchpad immer noch mit Druck, was bei manchen Leuten dafür gesorgt hat, dass sie gesagt haben, ja, das fühlt sich nicht ganz so, es flutscht nicht ganz so gut, wie sie es auf dem Tablet gewohnt sind. Es könnte besser sein, das ist das einzige Detail, was beim Controller ein bisschen billig wirkt, ihrer Meinung nach. Und was auch noch ein großer Kritikpunkt war, ist, dass die Batterielaufzeit sehr kurz ist. Also viele sagen, es hält maximal 3 bis 4 Stunden. Man hat keine Möglichkeit, sie direkt beim Spielen an die Konsole anzuschließen, dort aufzuladen. Man muss dafür den Controller direkt an den an die Steckdose packen. Wenn du halt keine Steckdose in der Nähe hast, ist es dann ein bisschen blöd. Ja, also finde ich da auch wieder ein bisschen komisch, vor allem wenn man bedenkt, dass ja dass man noch keinen zweiten Tablet-Controller kaufen kann momentan. Ja, das stimmt schon. Also ich glaube, was jetzt diese Handhabung des Controllers quasi angeht, ist, wie du schon gesagt hast, da würde ich mir jetzt keine großen Sorgen machen. Ich glaube, es ist halt eine Sache von Umstellung. Klar, Xbox 360 und PS3-Controller sind sich relativ ähnlich, wahrscheinlich auch bewusst, sodass es quasi keinen großen Übergang gibt zwischen den beiden Sachen. Wenn man einen Controller in der Hand hatte, kann man mit dem anderen auch einigermaßen umgehen. Das ist jetzt, glaube ich, ja wirklich nur eine Einstellungssache. Ich glaube, es wäre jetzt auch kein großes Problem, sich grundlegend einfach tatsächlich mal hinzusetzen und eine Zeit lang zu spielen oder auch von mir aus das Button-Layout quasi zu verändern, dass jetzt einfach der Button, der am nächsten zum Analogstick ist, zum oberen, dann der Button ist, der hauptsächlich für die Aktionstasten genutzt wird. Im Normalfall kannst du in einem Spiel ja auch ein bisschen das Button-Layout für dich selbst verändern, wie es für dich am besten passt. Ich glaube, das ist reine Gewohnheitssache. Die anderen kleinen Kritikpunkte finde ich, ja, sind alle, die kommen einher mit der Sache. Ich hatte jetzt nicht erwartet, dass man irgendwie, keine Ahnung, einen halben Kilometer weit wegstehen kann und noch weiterhin gut streamen kann. Das war klar, das ist jetzt auch nichts, was, glaube ich, die meisten Leute stört. Das Einzige, was mich jetzt von den einzelnen Punkten noch vielleicht ein bisschen stören würde und auch ein bisschen stört, einfach jetzt auf dem Papier, ist diese recht kurze Akkulaufzeit von 4 Stunden. Ich meine, das macht irgendwie Sinn, dass das Ding nicht Ewigkeiten hält. Tatsächlich würde ich aber auch sagen, wenn man es jetzt zum Beispiel über ein längeres USB-Kabel, das man dazu kaufen kann, über die Konsole aufladen könnte, wie zum Beispiel bei einem PS3-Controller, dann wäre es nicht so das Problem, könnte man nebenher einfach spielen. Ich meine, es gibt bestimmt genug Leute, die auch, ne, gerade Core-Gamer, wenn es jetzt, man will ja auch Core-Gamer ansprechen, die im Zweifelsfall vielleicht auch mal 2-3 Stunden am Stück spielen, eine Pause machen und dann nochmal spielen und dann kann es ja durchaus sein, dass dann irgendwann einfach nicht mehr weiterspielbar ist mit dem Controller, weil der halt einfach, ne, ja, alle ist. Und wenn man sich zurzeit noch keinen zweiten kaufen kann, den man nebenher aufladen kann, um dann einfach zu switchen, dann haben vielleicht manche Leute tatsächlich immer das Problem, sie können gerade nicht spielen, weil der Controller irgendwie, ne, aufgeladen werden muss. Es ist nicht wie beim Xbox-Controller, dass man da die Batterien austauscht oder dass man ihn wie bei der PS3 nebenher aufladen kann, sondern, ja, man muss dann quasi pausieren. Und das ist schon, glaube ich, etwas, worüber sich so manche aufregen könnte. Da muss man jetzt mal abwarten, wie dann die nächste Generation vielleicht wirklich von Controllern aussieht oder wie es dann ist. Ob es dann nicht vielleicht doch noch irgendwie ein Feature gibt, dass man das vielleicht etwas auf etwas größere Entfernung irgendwie mit einem etwas längeren Kabel nebenher aufladen kann, das muss man jetzt erstmal abwarten. Aber ansonsten sind das alles so Kleinigkeiten, die ich jetzt irgendwie erwartet habe und die ich jetzt auch nicht so wahnsinnig schlimm finde. Also der Controller war sowieso von Anfang an die Sache, wo ich eigentlich am wenigsten Sorgen hatte. Der wirkte von Anfang an sehr... Ich meine, er ist ja auch das Herzstück der Wii U, also... Ja, klar, natürlich. Also der muss auch funktionieren, wenn das Ding jetzt gar nicht funktioniert. Man kann ja die Möglichkeit, sich den Pro-Controller zu kaufen, aber der hat natürlich nicht die Tablet-Funktion. Und ich kann mir halt schon vorstellen, dass manche Spiele dann erst wirklich funktionieren oder Spaß machen, wenn man natürlich das Tablet dabei hat. Dafür ist die Konsole ja mehr oder weniger gedacht. Deswegen, ja, muss man mal abwarten, wann Nintendo endlich mal zweite Tablets verkauft. Aber ja. Kommen wir nur noch zur Software. Und zwar, da ist es erstmal was Wichtiges. Es gab sofort nach dem Launch ein Day-One-Patch, ungefähr 1 GB, den sich alle Wii U-Käufer erstmal runterladen und installieren mussten. Dass natürlich die Server am ersten Tag relativ stark überlastet waren, war natürlich klar. Das bedeutet aber auch, dass der Download eine halbe Ewigkeit gebraucht hat, dass die Installation eine Ewigkeit gedauert hat und dass es dann teilweise so lange gedauert hat, dass sich dann natürlich der Fortschrittsbalken nicht weiterbewegt hat für eine lange Zeit und dass dann manche Spieler dachten, dass die Konsole sich schon aufgehängt hat, die Konsole ausgemacht haben und dann die Konsole gebrickt haben, also komplett kaputt gemacht haben. Deswegen hat Nintendo nochmal dazu aufgerufen, wenn ihr euch den Day One Patch runterlädt und es installiert, macht die Konsole nicht aus, steckt sie nicht vom Strom ab oder startet sie neu oder sonst was, lasst sie einfach durchlaufen, ihr macht euch sonst oder ihr begeht sonst die Gefahr, dass dann ihr eure Konsole kaputt macht. Es kann ein bisschen länger dauern, ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, aber habt einfach Geduld. Es ist ein bisschen nervig, dass es nicht im Hintergrund ablaufen kann, der ganze Prozess, aber es ist immer noch besser, als wenn ihr dann eure 200, 300 Euro dann aus dem Fenster rausgeschmissen habt. Ja, allerdings. Ansonsten haben viele gesagt, dass das Wii U Software Dashboard momentan, ja, es funktioniert ganz okay. Es sieht noch ein bisschen provisorisch aus, laut manchen Stimmen. Man hat das Gefühl, dass da wahrscheinlich noch ein größeres Design-Update irgendwann kommen wird. Die Ladezeiten zwischen einzelnen App-Wechseln seien momentan sehr langsam, was von vielen moniert wird, teilweise 10 bis 15 Sekunden, was den Spaß zwischen dem Wechseln von Apps auf der Konsole ein bisschen schmälert. Was das Online-Angebot angeht, wie auch schon wahrscheinlich bekannt ist, hat Nintendo die Friends-Codes über Bord geworfen. Es gibt jetzt eine Nintendo-ID, die man sich erstellen kann. Man kann bis zu 12 Nintendo-IDs auf einer Konsole haben. Man kann also wie ganz normal auch Freunde adden, wie halt von Xbox Live oder auch von PSN schon bekannt. Was aber anders ist, ist, dass die Nintendo-ID bisher an die Konsole gebunden ist. Das heißt, alles, was mit der Nintendo-ID zu tun hat, ist nur auf der eigenen Konsole verfügbar. Man kann die ID nicht auf anderen Konsolen anwenden und das wird wahrscheinlich auch Auswirkungen darauf haben, auf Inhalte, die man sich dann runterlädt. Die werden dann wahrscheinlich an die ID gebunden sein, die aber letztendlich auch an die Konsole gebunden ist. Also letztendlich sind dann die Spiele wahrscheinlich wieder an die Konsole gebunden. Was schon bei der Wii ein bisschen ein bisschen nervig war. Für Wii-Besitzer vielleicht interessant, eure Virtual Console Games oder Save Games könnt ihr auf die Wii U übertragen, allerdings nicht zum Launch. Also Nintendo hat gesagt, es wird in Zukunft möglich sein, wir wissen noch nicht wann, es wird aber möglich sein. Also behaltet eure Wii, weil ihr werdet die Wii brauchen, um das zu übertragen. Also die Daten auf einen anderen externen Datenträger zu übertragen wird nicht helfen, ihr braucht die Wii auf jeden Fall. Also die Wii auf jeden Fall nicht verkaufen, wenn ihr das machen wollt. Ansonsten zum eShop, also der eShop sieht anscheinend laut vielen Stimmen bereits sehr gut aus. Es gibt auch schon ein paar Spiele, die man da runterladen kann. Anscheinend haben Entwickler auch schon gesagt, dass sie im Nintendo eShop sehr viel mehr Freiheiten haben, im Gegenzug zu Xbox Live Marktplatz oder zum PSN-Shop. Vor allem in Sachen Preisgestaltung als auch zu Angeboten. Also anscheinend sind Entwickler relativ frei darin, zu entscheiden zu können, wann sie Sonderangebote starten wollen und wann nicht, was ich relativ gut finde. Auch noch ein ganz wichtiges Element ist das Miiverse, das ist ein bisschen wie so eine Art Nintendo Social Network funktioniert. Jedes Spiel hat seine eigene Sektion auf dieser Plattform, in denen Entwickler und Spieler Notizen und Informationen oder ihre Meinung zum Spiel posten können. Das Ganze hat dann so ein bisschen das Gefühl von, ja, Facebook und Google Plus, man kann bestimmten Personen oder Spielen folgen, ist das so ein bisschen wie, erfüllt so ein bisschen wie die Funktion von Twitter, scheint also mehr oder weniger das Herzstück auch des Social Networks im Nintendo Network zu sein und scheint auch mehr oder weniger ganz gut zu funktionieren und viele meinen schon, dass es da auf jeden Fall sehr viel mehr Möglichkeiten gibt, in Zukunft darauf Einfluss zu nehmen, beziehungsweise dass es auch für innerhalb von Spielen irgendwie genutzt werden kann. Was vielleicht noch ganz lustig ist, natürlich auch eines von diesen Launch-Bugs ist, dass ein Spieler aus Versehen in den Debug-Mode reingekommen ist, indem er einfach nur zwei Tasten gleichzeitig gedrückt hat, was mal vorkommen kann. Und da war er plötzlich im gesamten Administratorenmenü, konnte Sachen verändern, hat sogar Einblick in Foren bekommen, die noch nicht existieren, mit Namen von Spielen, die noch nicht für die Wii U angekündigt wurden, wie Final Fantasy 3 und Resident Evil oder Metal Gear Solid. Also entweder haben die Entwickler das einfach nur so reingeschrieben als Platzsetzer oder wir können vielleicht wirklich diese Spielereien demnächst erwarten. Mittlerweile hat Nintendo den Bug natürlich behoben, ist nicht mehr möglich, da reinzukommen. Genau, aber falls sich andere noch wundern, also auch nach dem Day One Patch gibt's noch ein paar Features, die nicht verfügbar sind, also YouTube, Nintendo TV, Hulu Plus, Amazon Video funktionieren alle noch nicht. Also falls ihr das Gefühl habt, da ist irgendwas kaputt, da ist nichts kaputt. Nintendo hat gesagt, sie werden das irgendwann noch nachliefern, noch ist nicht bekannt wann. Fest steht nur, bisher ist es noch nicht möglich, diese Funktion auszuwählen, was manche auch ein bisschen als nervig, aber jetzt nicht als lebensnotwendig bezeichnet haben. Ansonsten haben eigentlich alle die Konsole mehr oder weniger recht gelobt, vor allem auch das Spiele-Line-Up, das Launch-Line-Up, das es bisher gab, Super Mario Bros. U soll ganz gut funktionieren, Zombie U macht ganz gut Gebrauch vom Touchscreen und viele sind jetzt halt der Meinung, jetzt muss man natürlich abwarten, wie sich das mit der Software weiterentwickelt, ob Nintendo die Hardware mit Patches noch ein bisschen verbessert. Es gibt anscheinend noch ein paar kleine Kinderkrankheiten, aber ansonsten, ja, scheint es ja ein ganz... Scheint der Launch einigermaßen gelungen. Ja, richtig. Also ich muss auch sagen, also die meisten Sachen, die jetzt dann hier auch als kleine Problemchen noch auftreten, es sind Launch-Probleme, das ist völlig zu erwarten gewesen, das ist auch völlig in Ordnung. Ich habe das Gefühl, das ist sogar relativ wenig eigentlich. Klar, dieser Debug-Mode mit einer Zwei-Tasten-Kombination, die sehr einfach und normal ist, ist natürlich ein bisschen ein Fehler gewesen, den man hätte vorher sehen müssen. Ansonsten finde ich, ist das ja kleine Kinderkrankheiten an jede Konsole, aber an sich scheint der Launch dann ja doch ganz gut geglückt zu sein. Auch wie gesagt, das Spiel-Line-Up scheint doch ganz gut anzukommen. Kleinere Kinderkrankheiten, die es da noch gibt, oder dass zum Beispiel wahrscheinlich noch kein finales Design irgendwie beim Dashboard existiert, meine Güte, da finde ich, kann man auch mit leben. Genau wie mit kleineren Features wie YouTube und Hulu-Anbindung. Da man weiß, dass es demnächst kommen wird, und ich nehme auch an, Nintendo wird sich da als erstes drum kümmern, kann man das, denke ich, ganz gut verschmerzen. Also von daher scheint es an sich alles ganz gut geglückt zu sein, definitiv. Ja, das Einzige, was hier am meisten stört, ist eigentlich, dass die Nintendo-ID an die Konsole gebunden ist, weil ja, man ja auch schon bei Wii-Zeiten schon das Problem hatte, dass wenn die Konsole kaputt gegangen ist, um die Spiele oder die Save-Games dann zu übertragen, musste man dann die Konsolen zu Nintendo schicken, die das dann ganz für 20 Euro dann für dich übertragen haben, was einfach nicht mehr zeitgemäß ist, meiner Meinung nach. Und allerdings, ja. Auch mit ein Grund dafür ist, warum die Wii kein allgemeines Achievement-System hat. Manche werden jetzt natürlich wieder sagen, Achievements sind auch scheißegal, aber ich glaube, ich spreche nicht nur für mich, wenn ich sage, dass Achievements irgendwie dann doch irgendwie so ein bisschen den Ehrgeiz in einem Gamer wecken können. Also zumindest bei mir ist es manchmal schon so, dass du das Gefühl hast, ja, Achievements sind doch ganz nett. Man braucht es nicht wirklich, aber irgendwie sind doch ganz nett, das zu haben. Vor allem, ich meine, auch wenn es ein Gimmick ist, also klar, das kann man jetzt darüber diskutieren, ob das jetzt wirklich wichtig ist oder nicht. Ich finde das ab und an auch ganz unterhaltsam, aber ich meine, jeder von uns zumindest kennt Achievements, jeder freut sich auch ab und an mal über eins. Ich glaube, es gibt niemanden, der die komplett ignoriert oder sogar deaktiviert. Die Wii U muss sich halt mit modernen Konsolen vergleichen und Achievements gehören halt zu modernen Spielen dazu, punktum so. Also ich finde schon, dass man das als Kritikpunkt anbringen kann, weil es einfach dann zeitgemäß wäre, sowas auch zu haben. Klar, es ist keine Pflicht und es ist nur ein Gimmick, ist jetzt auch nichts Wichtiges und daraus wird jetzt niemand Nintendo einen Strick drehen, aber es ist nicht da und man kann es durchaus erwähnen, finde ich. Also es ist durchaus ein Punkt, der ansprechbar also ist. Es scheint so, also es noch, man kann nicht ausschließen, dass die Nintendo-ID vielleicht irgendwann doch entbunden wird von der Konsole, weil Nintendo verweist in einer offiziellen Erklärung darauf, dass die Nintendo-ID in Zukunft kompatibel mit anderen Nintendo oder kommenden Nintendo-Konsolen oder anderen Geräten wie dem PC sein wird. Ob das jetzt bedeutet, dass man die Nintendo-ID ab jetzt oder in Zukunft auf einer Wii 2 oder Wii U 2 dann wirklich auch benutzen kann, oder ob das auch bedeutet, dass es in Zukunft vielleicht möglich ist, auf einer anderen Wii U deine eigene Nintendo-ID dann auch zu benutzen, ist fraglich. Aber ich finde es halt mal wieder so ein bisschen so, ja, Nintendo geht wirklich gute Schritte vorwärts und dann kommt wieder sowas, wo ich mir denke, das ist ja wieder so antik, ja. Ja, natürlich, Nintendo ist in der Hinsicht quasi so ein bisschen klassisch, ja, das stimmt schon. Wobei ich auch, also ich finde auch diese Ankündigung, dass es später dann mit PC und Kompatibilität klingt nett, aber klingt irgendwie völlig unrealistisch für mich. Ich wüsste nicht genau, warum man irgendwie Wii mit dem PC verbinden sollte. Nintendo hat sich noch nie um den PC gekümmert und geshared. Ja, warum wüsste ich jetzt auch? Nicht, warum das jetzt der Fall sein sollte und vor allem, wofür man das auch nutzen sollte, aber klar, das bleibt jetzt erstmal abzuwarten. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir damit zum Ende, quasi unser kleiner News-Schwerpunkt. Wie ihr gemerkt habt, haben wir den etwas größer gestaltet, einfach weil es nötig war. Ich meine, wann kommt mal eine neue Konsole raus? Passiert nicht so oft, das muss man dann auch mal ein bisschen beleuchten. Und ich meine, es gibt ja bestimmt auch einige von euch, die vielleicht mit dem Kauf einer Wii U liebäugeln, und da ist natürlich auch ganz gut, dann schon mal zu erfahren, wie die Launch-Erfahrungen in den USA sind. Korrekt, das wird sich ja wahrscheinlich hier letztendlich auch selber belaufen, vor allem, weil nur eine Woche zwischen den einzelnen Launch-Terminen liegt, sodass man nicht jetzt davon ausgehen kann, dass diese Kinderkrankheiten nicht auch bei uns auftreten werden. Dafür gibt es garantiert noch keine Fixes nächste Woche. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt ins Hauptthema. Das werden wir ein bisschen kürzer halten, weil wir halt eine etwas größere News-Sektion hatten und einen etwas größeren News-Fokus auf die Wii U. Wir werden heute über Kickstarter reden, wie wir das vorhin schon angekündigt haben. Grundlegend ist Kickstarter ja so eine Sache, die ist so ein bisschen in aller Munde derzeit, und es ist immer noch nicht logischerweise richtig absehbar, was für einen Einfluss das wirklich letztendlich auf die Spielebranche haben wird, beziehungsweise hauptsächlich natürlich auf die Finanzierung von Spieleprojekten, auch auf die Beziehung von Publishern und Spielestudios logischerweise dann, und was es vor allem auch für uns Spieler bedeutet, wenn wir dadurch quasi direkten Einfluss darauf nehmen können, was wir letztendlich sehen wollen an Spielen und was nicht. Es geht immer mehr in die Richtung, klar, es macht auch Sinn, wenn man überprüfen kann, wonach die Nachfrage steht, kann man sie einigermaßen gut bedienen. Das ist natürlich logisch. Die Idee von Feedback ist jetzt ja natürlich auch nicht die neueste, aber die Art und Weise, wie Kickstarter den Konsumenten letztendlich in den Entwicklungsprozess sogar schon integriert, ist halt einmalig. Und wie wir gesehen haben, kann das durchaus auch sehr erfolgreich sein. Also es gibt genug große Projekte, die schon sehr erfolgreich über Kickstarter finanziert wurden. Die ganz großen sind jetzt zum Teil noch nicht rausgekommen, kommen erst noch. Das heißt, es bleibt noch abzuwarten. Aber ich meine, letztendlich ist Kickstarter ja auch ein Finanzierungstool und als solches funktioniert es ja bewiesenermaßen schon sehr gut. Wir wollen also heute letztendlich darüber reden, was wir glauben, was Kickstarter für die Branche bedeutet derzeit, vor allem auch für die Zukunft, was allgemein das Finanzierungsmodell von Kickstarter letztendlich bedeuten könnte für die Branche und auch für uns als Spieler und Konsumenten, wie viel Einfluss wir dadurch wirklich letztendlich haben und was es vor allem auch über die Beziehungen letztendlich aussagt und wie die Beziehung verändert wird zwischen Konsumenten und direkt dem Entwicklerstudio, weil letztendlich müssen wir mal, ne, wenn man es jetzt mal quasi in einfache Worte packt, ist der Publisher ein Mittelsmann für uns. Es ist ja wie ähnlich wie das Produktionsstudio in Hollywood. Im Grunde genommen ist der Konsument immer näher an der Person, die das Ganze schafft, die das Spiel entwickelt, die den Film dreht, als der Person, die das Ganze nur finanziert und quasi in die Kinos oder beziehungsweise in die Läden bringt. Entsprechend werden wir da heute jetzt mal ein bisschen drüber reden. Ich würde sagen, ich steige gleich mal ein. Ja. Grundlegend finde ich, ist Kickstarter super spannend. Ich denke, das werden wir alle derzeit finden, dass Kickstarter extrem spannend ist. Ich glaube vor allem, also es gibt ja immer schon wieder so, ne, es wird ja immer wieder darüber diskutiert. Ich denke, das sollte vielleicht auch unser erster Punkt sein, weil es so der größte ist. Könnte Kickstarter vom Prinzip her in Zukunft vielleicht auch den Publisher an sich als Mittelsmann aushebeln? Wie gesagt, ich glaube, den meisten Spielern ist das Entwicklerstudio immer wesentlich näher als der Publisher. Also ich meine, ne, wir, auch wenn es natürlich mittlerweile viele Publisher gibt, die eigene Entwicklerstudios haben, aber oft ist es dann halt so, ne, weiß ich was, wir uns es geht's halt vielleicht dann eher um das kleine Studio, das das Spiel entwickelt, als um den großen Publisher EA, Ubisoft oder wie sie alle heißen, die das Spiel letztendlich rausbringen. Und wenn man dann irgendwelche Probleme oft mit Kopierschutz zum Beispiel hat oder mit sowas wie Origin oder so ein Kram, dann sind das immer alles, ja. Publisher-Probleme und keine Spielefirmen-Probleme, weil die sich meistens nicht um sowas kümmern. Das heißt, diesen Mittelsmann auszuschalten, ist natürlich, wenn man jetzt denkt, das könnte man tatsächlich so realisieren, ist es natürlich eine kleine Traumvorstellung für die meisten. Ich persönlich glaube da nicht dran, dass wir mit sowas wie Kickstarter tatsächlich den ganzen Bereich da umgehen können. Auch wenn das viele Leute so als gloriose Zukunftshoffnung haben, glaube ich da nicht dran. So im großen Maße kann das, glaube ich, mit Finanzierung nicht gemacht werden. Zumal ja die Leute, die jetzt irgendwie investieren, ne, investieren kleinere Beträge, weil sie ja letztendlich auch nichts zurückkriegen, außer das Spiel. Ein Publisher kann wesentlich mehr investieren, weil der halt auch Gewinn dadurch erzielt. Von daher glaube ich nicht so damit, dass wir damit quasi den Mittelmann rausnehmen, den Publisher rausnehmen, aber zumindest in gewisser Hinsicht haben wir dadurch die Möglichkeit, einfach Projekte zu realisieren oder dafür zu sorgen, dass Projekte realisiert werden, die uns sehr, sehr nahe liegen, die wir gern sehen würden als Fans, die aber es niemals irgendwie durch die Kontrolle und durch die Qualitätsansprüche und durch alle anderen Dinge, die so ein Publisher irgendwie hat und die, ne, nicht unbedingt den Interessen eines Publishers entsprechen und dadurch nie veröffentlicht würden. So. Also ich glaube, dafür ist es einfach eine extrem tolle Plattform. Wir können dadurch Spiele, ne, realisieren oder dafür sorgen, dass Spiele realisiert werden, die sonst nie das Licht der Welt erblickt hätten, obwohl es viele Leute sie sehen wollen. Ja, also da würde ich dir zustimmen. Also ich glaube, bei den Spielen, die jetzt vielleicht vom Konzept her nicht so wirken, als könnten sie finanzielle Blockbuster werden, da ist ist es halt momentan wirklich so, dass man das Gefühl hat, okay, da könnten vor allem die großen Publisher wie EA oder Ubisoft dann ein bisschen Angst davor haben, sowas, solche Projekte zu unterstützen. Ich glaube, da für solche Projekte ist, also vor allem mutige Projekte ist Kickstarter mit Sicherheit ein Riesending. Ich denke aber jetzt auch, wie du, ich glaube, Publisher werden niemals aussterben. Dafür verdienen sich manche Publisher einfach zu sehr dumm und dämlich mit den ganzen Blockbuster-Spielen. Also ich glaube, EA macht super viel Kohle mit Call of Duty Black Ops 2, obwohl das jetzt auch in den Wertungen jetzt nicht so gut abgeschnitten hat. Zum Beispiel Call of Duty verkauft sich halt wie warme Semmeln. Und weil du auch vorhin auch schon diese Beteiligungsmöglichkeit angesprochen hast, ich glaube halt auch, dass, wie soll ich sagen, wenn es dann um Sequels von großen Reihen geht, inwieweit dann Entwickler dann überhaupt, sag ich mal, so viel Transparenz haben wollen in dem, was sie weitermachen. Weil ich glaube, vor allem bei Sequels natürlich Fans relativ gespalten sein können in der Direction, in die das Spiel dann weitergehen soll. Also ich meine, Sequels, das meiste, was dann eigentlich immer in Foren diskutiert wird, wenn ein Sequel rauskommt, ist halt, ist es besser als der Vorgänger oder nicht? Und da teilen sich halt die Meinung eigentlich immer, weil die Entwickler natürlich trotzdem irgendwie versuchen, einerseits den Spirit vom Vorgänger irgendwie aufrechtzuerhalten, aber andererseits auch irgendwie was Neues reinzutun. Und manche sind halt mit den Neuerungen nicht ganz so zufrieden wie manch andere. Und ich glaube, da ist es vielleicht schon auch für Entwickler manchmal ein bisschen sinnvoller, einfach weniger Transparenz dazu haben und einfach das zu tun, was sie für richtig halten. Das ist natürlich ein sehr guter Punkt auf jeden Fall, die Transparenz, die natürlich dann irgendwie ein Stück weit vielleicht bei so einem Kickstarter-Projekt gegeben sein muss. Und du hast natürlich auf jeden Fall auch recht, natürlich hat ein Fan eine ganz andere subjektive Beziehung zu einem Spiel, das er halt als Franchise vielleicht schon länger kennt, wo er, ne, selbst wenn es nur ein Teil ist, der irgendwie vorausgeht. So ein Sequel hat immer natürlich schon eine ganz andere Grundlage, auch emotional, so bei den meisten Fans im Gedächtnis und im Herzen. Und dadurch haben sie natürlich einen ganz anderen Bezug dazu. Und dadurch wird es natürlich dann schwierig, wirklich objektiv zu sagen, okay, das wäre jetzt besser für die Franchise oder das wäre jetzt schlechter für die Franchise. Grundlegend ist es ja schon so, und das ist vielleicht auch so ein kleines Problem von Kickstarter, die Transparenz zum einen und der Fan-Einfluss zum anderen, ne? Ebenfalls ein relativ großes Thema in dem Bereich. Wie viel Einfluss von Fans will man letztendlich haben und entsprechend wie viel Transparenz will man von seinem Projekt preisgeben, ja? Wie viel will man, dass die Fans es wissen, dass sie das schon von Anfang an kommentieren können? Ich glaube, grundlegend ist es ja so eine sehr schöne symbiotische Beziehung, dass es natürlich schon so ist, dass Publisher immer erstmal das Geld im Kopf haben, was ja auch richtig ist. Ich meine, ne, die müssen es finanzieren, ja, und ohne diese Publisher und die das Geld im Kopf haben, wird es auch viel anderes geben. Man muss halt auch dazu einfach mal sagen, es ist nichts Verwerfliches dran, dass Publisher Geld verdienen wollen. Also es ist natürlich. Ich meine, es ist halt was völlig normal. Es wird halt manchmal immer so ein bisschen, ja, die bösen Publisher wollen nur Geld. Natürlich wollen sie nur Geld. Es ist völlig normal, dass sie nur Geld wollen. Also es ist auch völlig in Ordnung. Ja. Ich meine, dadurch funktioniert die Industrie so, wie sie funktioniert im großen Maße. Also ohne diese großen Geldgeber, denen es um das Wirtschaftliche gehen würde, wenn die ganzen Firmen ihre Sachen selber publishen würden, dann wären die alle schon längst pleite gegangen, weil keiner von denen Ahnung von sowas hat. Du brauchst die wirtschaftliche Sichtweise und die wirtschaftliche Variante der Branche brauchst du einfach. Und das ist natürlich klar. Also Publisher sind wichtig und wir brauchen sie auch ein Stück weit, und deswegen, nicht nur, weil ich glaube, das ist einfach, dass sie nicht ausschaltbar sind, auch weil ich nicht eigentlich gar nicht unbedingt will, dass Publisher verschwinden, aber trotzdem ist es natürlich so, dass Publisher, wie gesagt, erstmal das Geld im Kopf haben und das natürlich bedeutet, dass sie möglichst wenig Risiko eingehen, ja, und Projekte, die durchaus sehr großes Erfolgspotenzial haben, werden trotzdem nicht finanziert, weil man halt zu vorsichtig ist. Und entsprechend ist es natürlich schön, wenn man mit solchen Sachen an die Fans herantritt, die dann vielleicht auch eine ganz andere Art von, das meinte ich mit symbiotischer Beziehung, die eine ganz andere Beziehung zum Medium-Videospiel haben, denen es eben überhaupt gar nicht um Erfolg oder sowas geht, sondern nur rein um Spielerlebnis. Und da kann es viele Spielerlebnisse geben, die Fans lieben würden, die aber kein Publisher jemals anrühren würde, so wie du schon gesagt hast, gerade wenn es in den Bereich Innovation geht. Entsprechend ist es natürlich dann quasi, kann man den Mittelmann rausnehmen und sagen, ihr gebt uns direkt Geld für etwas, was ihr sehen wollt, was aber kein Publisher machen möchte. Das trifft natürlich schon pauschal fast auf Sequels nicht zu in dem Sinne, weil die große Innovationskraft von einem Sequel kann eigentlich fast nicht gegeben sein, weil es zwangsläufig das Original ein Stück weit, ne, kopieren und emulieren muss. Von daher, und da wir auch eine relativ Sequel-angetriebene Branche sind, macht es natürlich auch Sinn, dass, ne, allein dadurch Publisher ein Stück weit noch erhalten bleiben. Andererseits, glaube ich, ist auch gerade Kickstarter, und das ist dann jetzt halt natürlich wieder die andere Seite quasi, ist Kickstarter halt vielleicht auch gerade der Innovationsmotor, den unsere Sequel-basierende Branche derzeit braucht, so weißt du? Also, dass man innovative und neue Franchises irgendwie an den Start bringen kann, der Kickstarter ist natürlich eine schöne Möglichkeit, um sowas überhaupt zu realisieren, so Projekte, die halt sonst nicht gekommen wären, und dadurch gibt es solche Projekte, die halt, ne, die auf den Markt kommen und den Markt beeinflussen, ohne dass ein Publisher quasi seine Finger im Spiel hatte. Jetzt nochmal zurück, was quasi mein Ursprungspunkt war. Jetzt die Frage, also wie siehst du quasi die Beziehung zwischen Kickstarter, nicht die Beziehung zwischen Kickstarter, sondern die Beziehung über Kickstarter zwischen Publisher und Konsument. Wie viel Einfluss meinst du, will der, nicht Publisher, ich hab Publisher gesagt, Entwicklerstudio-Konsument, wie viel Einfluss will das Entwicklerstudio denn preisgeben für die Community und wie viel wollen sie freilegen? Also klassisches Beispiel ist jetzt dieses Double Fine-Projekt, Double Fine Adventure, Tim Schäfer, ich denke, das war so das große Projekt, das Kickstarter für die meisten überhaupt erstmal präsent gemacht hat. Da war es ja durchaus so, dass sie das sehr, sehr durchscheinend und transparent gestaltet haben, den ganzen Entwicklungsprozess, und immer gesagt haben, bitte äußert euch zu diesem Projekt. Was wollt ihr haben, wenn ihr euch beteiligt habt, geldmäßig, was würde euch naheliegen? Das birgt ja auch eine gewisse Gefahr, ne? Für mich ist es noch ein bisschen schwierig, das einzuschätzen, wie viel Einfluss jetzt tatsächlich von den Fans gegeben ist. Also okay, sie werden natürlich, wie du jetzt auch schon gesagt hast, nach ihrer Meinung gefragt, aber letztendlich ist es dann trotzdem immer noch die Entscheidung des Entwicklers, ob sie das umsetzen oder nicht. Und es ist dann natürlich dann noch die Frage, wie reagieren dann Fans drauf, wenn dann vielleicht eine Designentscheidung gefällt wird, die dann vielleicht gegen ihre Interessen mehr oder weniger gefällt wird. Aber ich glaube, es ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, einerseits natürlich wir als Spieler, wir wissen natürlich schon genau, was wir haben wollen. Es ist aber auch immer die Frage, auf der anderen Seite, in unserer Vorstellung funktioniert das, was wir vielleicht wollen, vielleicht ganz gut, aber funktioniert das dann auch wirklich dann als Spiel an sich wirklich dann genauso gut, wie wir uns das vorstellen? Also ich glaube, oder lässt sich das überhaupt in dem Sinne realisieren, dass es wirklich so funktioniert, wie wir es uns vorstellen? Ich glaube, manchmal ich weiß nicht, ob ich da jetzt nicht vielleicht einfach nur von mir rede, aber ich meine, manchmal wünscht man sich natürlich schon ein paar Elemente in Spielen, wo man sich selbst gar nicht sicher ist, können die das eigentlich wirklich machen? Also man kann sich schon vorstellen, dass es möglich ist, aber man ist sich da nicht so ganz sicher. Ich glaube, die Videospielentwickler werden schon wissen, was sie machen können und was nicht und was dann auch irgendwie Sinn macht, was Balance angeht und so weiter. Ich glaube, das sind dann auch viele Elemente, die wir als Spieler jetzt gar nicht als erstes so bedenken, wenn wir an irgendwelche Futures von Spielen denken. Also ich glaube, es ist ein schwieriger Bereich. Also das ist halt so ein bisschen auch die Gefahr. Was ich vielleicht noch zu deinem Punkt vorher sagen wollte, was ich jetzt nicht mehr machen konnte, aber ich trotzdem tue. Natürlich. Warum ich immer noch mal, dass Publisher trotzdem auch immer noch eine Rolle spielen werden. Und zwar, wir haben jetzt dieses eine Star Citizen Spiel gehabt, was $6 Millionen, glaube ich, eingenommen hat. Über Kickstarter. Ja. Ich meine, das ist verdammt viel Geld über Kickstarter. Wenn man bedenkt, wie viel so eine richtige Blockbuster-Produktion im Videospielbereich heute kostet. Ich glaube nicht, dass du die 50 Millionen für ein Modern Warfare über Kickstarter finanzieren kannst. Das ist, also man muss immer auch im Auge behalten, dass natürlich das Budget oder auch der Rahmen, den man bei Kickstarter momentan hat, jetzt nicht so groß ist, wie der Publisher hat. Für ein wirklich großes Videospiel braucht man dann halt auch wirklich dann nochmal enorm viel mehr Geld. Also deswegen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das hat natürlich auch was mit der Produktionsgeschwindigkeit zu tun. Es kostet natürlich auch alles viel Geld, weil du es ja in kürzester Zeit produzieren willst und da viele Leute anstellst und so. Aber natürlich, du hast vollkommen recht. Also, das ist ja so ähnlich, wie ich das vorhin auch schon gesagt habe. Also, ich meine, klar, es muss sowas wie Publisher geben, die nur Geld im Kopf haben, weil die dann auch diejenigen sind, die wirklich Geld verdienen und im Gegenzug dann auch wieder viel Geld investieren können in ein Projekt, das halt eben nicht so einfach realisierbar wäre. Auch sowas wie das Double Fine Adventure, Goddess, alles, was wir jetzt so über Kickstarter gesehen haben, das sind meistens Spiele, die zum Beispiel nicht extrem grafisch aufwendig sind, die dann eher in den Adventure-Bereich gehen, also einen bombastischen Ego-Shooter mit 10 Stunden Laufzeit und fantastischer Grafik-Engine kannst du natürlich über Kickstarter nicht realisieren. Ich meine, wir sehen ja auch momentan den Trend, dass eigentlich die meisten Kickstarter-Projekte mehr oder weniger Indie-Projekte sind, also die vor allem dann auch der Indie-Szene dann sehr weiterhelfen, die natürlich nicht die großen Möglichkeiten haben, was Finanzen angeht, dass es natürlich vor allem für diese Spiele extrem eine ziemlich gute Plattform ist, um genauso wie auch also Steam mit Greenlight eine gute Plattform für Indie-Spieler ist. Also ich glaube, vor allem für Indie-Spieler ist die momentane Zeit da schon wirklich fantastisch, könnte man eigentlich sagen. Ja, das sowieso. Also ich meine, Indie-Spiele sind immer mehr am Kommen und es gibt immer mehr Möglichkeiten irgendwie, um das quasi zu realisieren. Letztendlich ist es ja auch so, also ne, Steam Greenlight ist jetzt vielleicht ein ganz guter Vergleich. Du hast heutzutage die Möglichkeiten und die Tools und die Plattform, um auf dein Spiel aufmerksam zu machen und Fans zu gewinnen, bevor das Spiel überhaupt irgendwie veröffentlicht wurde. Was natürlich für Indie-Spiele relativ wichtig ist und dadurch quasi auch darauf aufmerksam zu machen, dass Leute bei der Finanzierung mithelfen können. Und Kickstarter ist ja letztendlich nur eine Plattform, die das ermöglicht, beziehungsweise vereinfacht. Es wäre natürlich auch vorher auf anderem Wege möglich gewesen. Kickstarter macht es halt einfach nur auf einer schönen, anzuschauenden und einfach zu bedienenden Plattform. Ja, um vielleicht zum Punkt zurückzukommen, was denkst du denn, was hältst du denn von dieser Beziehung zwischen Spieler oder beziehungsweise Kickstarter-Spendern und Entwicklerstudios? Ja, du hast es schon auf jeden Fall, ja, das, was du gesagt hast, da würde ich mich, glaube ich, so ein bisschen anschließen, ist immer schwierig. Also grundlegend schließe ich mich dir an in der Hinsicht, dass ich auch der Meinung bin, dass es immer eine sehr, sehr zweischneidiges Schwert ist, was Fans wollen und was Fans wollen sollten im Sinne des Spiels quasi. Also weißt du, das, was Fans haben wollen, das, was Fans sich vorstellen, was Fans irgendwie lieben würden in ihrer Vorstellung und das, was im Spiel tatsächlich Sinn macht und funktioniert. Dabei würde ich jetzt gar nicht unbedingt von der Sache ausgehen, so die Richtung, die du eingeschlagen hast, quasi, was ist überhaupt realisierbar, sondern vor allem, was macht überhaupt im Spielkontext und spielmechanisch überhaupt Sinn? Also ich habe schon oft Vorschläge für Spiele gesehen, die von vielen Fans dann gepusht wurden und gesagt wurde, ganz klar, ja, so wollen wir das haben, wo ich mir dann im Nachhinein gedacht habe, also nicht, dass ich auch begeistert gewesen wäre und nicht, dass ich bestimmt auch schon mal diesem Fehler unterlegen wäre, aber wo ich dann manchmal gedacht habe, wenn man genau drüber nachdenkt, macht das aber im Spielkontext gar keinen Sinn und wenn der Entwickler von selbst drauf gekommen wäre auf diesen Punkt und das so eingebaut hätte, wie die Fans es haben wollen und die Fans quasi gar nicht am Anfang drüber nachgedacht hätten, ob sie das so haben wollen oder nicht, hätten es vielen Leuten nicht gefallen, weil sie hätten es das erste Mal im Spielekontext erlebt und im Spielekontext hätten sie gedacht, hey, das macht gar nicht so richtig Sinn, dieses Feature quasi. Ich glaube, da kann man ein ganz gutes Beispiel setzen, nämlich dass Naughty Dog sich ja dafür entschieden hatte, Last of Us nicht koop-fähig zu machen, wo ja auch viele beim ersten Trailer gesagt haben, oh mein Gott, da muss unbedingt ein Koop-Modus rein, das bietet sich so unfassbar an. Und ich meine, Naughty Dog hat gesagt, nee, wir wollen eine Geschichte erzählen und das funktioniert nur, wenn ihr das als Singleplayer durchspielt. Wir haben das Spiel jetzt noch nicht gespielt, aber wahrscheinlich wird es im Endeffekt dann wirklich, oder ich hoffe, dass es dann so ist, dass du das dann, die Erfahrung als Singlespieler mit einer Figur, die du nicht selbst steuern kannst, dann eine ganz andere Beziehung zur Figur aufgebaut wird, als wenn du einen Coop hast, wo du dann das Gefühl hast, es ist ein bisschen anders in der Hinsicht, dass du einen Kumpel neben dir hast. Also ich glaube, das sind solche Sachen, die wir als Spieler dann vielleicht nicht so ganz gut bewerten können, wie die Entwickler, die das dann oder die dann ein bestimmtes Motiv oder ein bestimmtes Ziel damit verfolgen, ein Spiel so Game Design mäßig aufzubauen. Natürlich, das ist echt ein sehr guter Punkt und vor allem ein gutes Beispiel. Also es ist halt wirklich diese Übersicht, die der Entwickler hat über das, was er machen möchte und was ihm ultimativ letztendlich dazu dient, um das so umzusetzen, die fehlt uns als Konsumenten im Normalfall. Wir haben einzelne Teile, die uns mehr interessieren als andere und einzelne Spielelemente, die uns mehr interessieren als andere und auf die fokussieren wir uns und fangen dann darauf basierend an, drüber nachzudenken, was man machen könnte, ohne dabei aber das ganze Projekt unbedingt im Blick zu haben. Deswegen ist es schon ein sehr schwieriges und, glaube ich, auch ein Bereich, den man sehr vorsichtig behandeln muss. Also ich glaube, du brauchst bei Kickstarter die Transparenz und ich glaube, du brauchst auch die Möglichkeit, dass die Leute zumindest rudimentär Einfluss nehmen können. Ja. Du brauchst ein Sprachrohr, über das sich die Leute, quasi deine Aktionäre in dem Sinne, die Leute, die in dich investiert haben, sich bei dir melden können und darauf aufmerksam machen können, dass sie etwas wollen. Du musst aber gleichzeitig die Möglichkeit haben, damit auf eine Art und Weise umzugehen, dass du dir immer auch die Möglichkeit offen lässt, viele Dinge einfach rauszulassen aus deinen eigenen Überlegungen, immer noch dein eigenes Ding durchzuziehen. Also die Gefahr ist ja vor allem auch, dass du dich dann irgendwie quasi von den Fans so sehr beeinflussen lässt, dass deine eigene Vision untergeht und das kann ja zwangsläufig nicht gut gehen. Das ist ja kein Spiel, das die Fans bauen, sondern eins, das du als Entwickler baust und entsprechend entsprechend muss es dir halt naheliegen, entsprechend muss es auch dein Projekt sein und dein Spiel sein und das ist halt natürlich so eine Sache, die man dann schnell korrumpieren kann mit sowas, ja. Aber was wolltest du jetzt gerade? So ein bisschen hatte ich ja das Gefühl bei Final Fantasy 13 oder auch jetzt bei den Nachfolgern, es wird immer von den Entwicklern betont, dass man sehr auf Fan-Feedback gehört hat, dass man nach dem 12er wieder lieber ein bisschen linearen Plot-basiertes RPG haben will wie Final Fantasy 10, was halt letztendlich meiner Meinung nach voll in die Hose gegangen ist. Also ich verstehe sowieso nicht, warum die Japaner so auf Final Fantasy 10 zum Beispiel abgefahren sind, ist ihrer Meinung nach das beste Final Fantasy. Wenn jetzt aber schon die Entwickler die ganze Zeit sagen, ja, wir haben versucht, das ganze Fan-Feedback irgendwie ins Spiel einzubauen, letztendlich wirkt das Spiel halt so wie so ein Baukasten aus vielen Elementen, die irgendwie mal Spaß gemacht haben, so zusammen aber überhaupt nicht funktioniert haben. Also Das ist nämlich, glaube ich, auch genau die Gefahr. Und das ist halt auch diese Sache, das muss man als Entwickler, glaube ich, ist das wieder eine ganz andere Art und Weise, mit einer Schwierigkeit von einer Projektfinanzierung umzugehen. Mit einem Publisher hast du diese Art von Schwierigkeit vielleicht nicht, wobei es ja ganz auch Leute gibt, die keine Ahnung haben und die reinreden wollen, was du zu tun hast, aber dem Publisher musst du es auf eine andere Art und Weise verkaufen, wie du es den Fans verkaufen musst, musst aber trotzdem an deiner Vision festhalten. Es kommt wahrscheinlich natürlich auch ganz auf die Beziehung zwischen einem bestimmten Publisher und einem Entwickler an. Ich glaube zum Beispiel, dass natürlich vor allem die Entwickler, die also Second-Party-Entwickler, wie zum Beispiel Naughty Dog oder und so weiter, oder Lionhead und so weiter, dass sie natürlich sehr viel mehr Freiheiten von Microsoft oder Sony genießen. Also ich glaube, Sony vertraut diesem Studio einfach an sich, dass sie ein gutes Spiel rausbringen können. Und ich glaube natürlich, dass es natürlich vor allem bei den Entwicklerstudios, die vielleicht nicht immer so gute Arbeit leisten, dass es da vielleicht mehr Probleme gibt. Also manche vielleicht wissen, ist dass THQ momentan Probleme hat, dass es auch da sehr viele Probleme mit dem Publisher gab, wobei da sogar die Schuld eher beim Entwickler lag und nicht beim Publisher und so weiter. Also ich glaube, dass die grundsätzliche Beziehung zwischen diesen beiden Entwickler und Publisher schon sehr wichtig ist. Also ich glaube nicht, dass immer nur der Publisher der ist, der dann auch Probleme macht. Es kann auch andersrum passen. Auf keinen Fall. Definitiv. Ich meine, das kommt natürlich ein bisschen weg von der Kickstarter-Diskussion, aber klar, also trotzdem halt natürlich ein wichtiger Bereich, der das auch angrenzt, allgemein die Beziehung zwischen dem Finanzier und demjenigen, der halt finanziert wird und der was umsetzen will. Du brauchst einen mit der Vision und einen mit dem Geld so ungefähr. Und das ist jetzt im Fall von Kickstarter halt einfach nur auf eine dritte Party verschoben, die letztendlich ursprünglich mal was anderes war, die eben nicht Geldgeber war, sondern Fan und Konsument so ungefähr. Und die können jetzt halt Einfluss nehmen. Das ist aber auch irgendwie halt, wie gesagt, diese große Chance von Kickstarter. Jetzt die andere Seite ist halt, dass es eben trotzdem auch schön ist, dass zum Beispiel Double Fine Adventures oder jetzt auch im Fall von Peter Molyneux, wie ich das vorhin schon gesagt habe, da gibt es verschiedene Abstufungen, je nachdem, wie viel du spendest, kannst du andere Sachen quasi, kriegst Death Webcam, wo du gucken kannst, ne, wie da täglich gearbeitet wird, du kriegst Updates, du kriegst Making-Offs, du kriegst Fragestunden mit Peter Molyneux, du kriegst Möglichkeit im Forum zum Schreiben und. Dass es trotzdem auch schön ist quasi, dass du einen gewissen rudimentären Einfluss hast und dass der einem Spiel auch, gerade so einem Spiel, das letztendlich ja für die Community produziert wird, das ist ja nochmal der dritte Punkt, den ich ansprechen wollte bei Kickstarter. Über Kickstarter werden dann die Spiele tatsächlich getrimmt für die Community produziert. Das ist dann keine Zielgruppe mehr. Das ist kein Marktsegment, weißt du? So wie das halt, es ist nicht mehr so entrückt und abstrakt, wie es wohl für die Publisher im Normalfall ist. Die Publisher produzieren ja nicht für einen Fan, für eine Person, für ein Individuum und auch nicht für eine Gruppe von Individuen, sondern für abstrakte Zahlen, für Marktanteile und solche Dinge. Und über Kickstarter produzierst du sehr gezielt für einen schon vorher quasi in dem Sinne festgelegten Fanbereich. den Leuten, die das Spiel mitfinanzieren, denen muss es gefallen, weil das sind die Leute, die es auf jeden Fall kaufen werden. Das sind die Leute, die jetzt schon investiert haben, die werden auch später das Produkt kaufen. Das heißt, denen muss es auch gefallen. Das heißt, du bist natürlich wesentlich spezifischer in dem Anspruch, den du erfüllen musst, hast aber dafür auch gleichzeitig einen wesentlich besseren Draht zu den Leuten, die du damit ansprechen musst, um zu erfahren, was quasi wichtig noch wäre. Und ich glaube, das ist durchaus auch dann wieder, wenn du es richtig behandelst, extrem praktisch sein kann und dein Produkt auch verbessern kann, wenn du im richtigen Moment auf die richtigen Ratschläge aus der Community hörst, weißt du? Und im richtigen Moment das richtige Ohr hast für das, was in der Community gerade irgendwie wichtig ist und vorgeht. Und dann auch raushörst, wären vielleicht Punkte, auf die wir wirklich achten müssen und was sind Punkte, die wir vielleicht auch ignorieren können und es würde keinen groß stören. Ich glaube, insgesamt ist es auf jeden Fall, kann das auch gerade für kleinere Entwicklerstudios eine extreme Chance sein. Ich finde es total geil, ehrlich gesagt, ich persönlich, einfach jetzt mal, um es quasi nochmal subjektiv so ein bisschen zu sagen, ich persönlich find Kickstarter total geil. Ich finde jetzt schon super klasse, dass es so viele Projekte gibt, die dadurch irgendwie das Licht der Welt erblicken, die ich auch gerne sehen möchte. Es gab auch schon Projekte, die ich unterstützt habe. Ich werde, glaube ich, auch ehrlich gesagt Gottes unterstützen, weil ich Populous total geil fand damals. Und ich wir wirklich tatsächlich ein bisschen erhoffe, dass Peter Molyneux ohne Publisher-Druck und ohne Druck von irgendwem anders komplett frei entwickeln kann, dass es tatsächlich was Gutes werden kann. Ich glaube nicht, dass es die Zukunft der Spielebranche ist, aber ich finde es schön, dass das Internet und allgemein diese digitale Welt eben solche Sachen ermöglicht, ja. Und das ist halt, ja, dass man mittlerweile mit Greenlight, mit der ganzen Indie-Szene sowas umgehen kann. Und dass wir die Indie-Szene haben, ist derzeit der große Innovationsmotor der Industrie. Wenn es die nicht geben würde, dann würden wir komplett auf der Stelle treten. Also ich glaube, selbst solche Sachen wie Assassin's Creed zum Beispiel, die jetzt mal ein bisschen Neuland betreten haben und andere größere Franchises der letzten Jahre, die auch was Neues gewagt haben, die alleine hätten es, glaube ich, nicht geschafft, das ganze Medium so jung, so interessant zu halten und auch vielleicht nach und nach ein bisschen von diesem ganzen Sequel-basierten Motor quasi ein bisschen wegzuschaffen, so. Ja, wobei ich glaube, über Indies müssen wir auch mal irgendwann nochmal gesondert reden. Also das ist, glaube ich, ein Riesenthema. Ich werde jetzt dazu nicht mehr so viel sagen, aber ich stimme natürlich zu, dass der Vorteil von Kickstarter, was ja auch irgendwie im Kickstarter inhärent ist, ist halt, dass du mehr oder weniger für eine bestimmte Marktnische produzierst, genau bewusst ist, an wen ist das gecatert, für wen ist das gecatert, was erwarten solche Spieler normalerweise. Natürlich der Publisher allgemein, der versucht natürlich vom gesamten Videospielmarkt so viel abzukriegen wie möglich. Völlig klar. Also das sind halt solche Spiele, die dann auch so konzipiert sind oder das Ziel haben, auch Nicht-Genre-Liebhaber vielleicht zum Kauf zu bewegen. Und sowas ist dann, glaube ich, bei den Kickstarter-Projekten meist nicht so. Also die sind, wenn jemand ein Oldschool West-RPG entwickelt, dann weiß der auch mit ziemlicher Sicherheit, dass der mit diesem Spiel wahrscheinlich keinen Hardcore-JRPG-Fan aus der Reserve locken wird. Aber genau, klar. Gerade das ist ja vielleicht, wie du auch gesagt hast, das Gute daran, dass eben dann auch wirklich die Fans von genau diesen, ich möchte es West-RPGs nicht als Nische bezeichnen, aber von, sag ich mal, kleineren Genren vielleicht oder auch klassischen Adventures dann vielleicht dann auch wirklich das kriegen, was sie auch wirklich haben wollen. Ich persönlich muss sagen, an sich finde ich Kickstarter ist eine super Idee. Für mich persönlich momentan nur leider die Sache, dass es bisher noch keine wirklichen Projekte gibt, die mich so derartig interessieren, dass ich da jetzt investieren möchte. Ich glaube, die Projekte, die mich bisher am meisten interessiert haben, haben sogar eher mit Videospielmusik zu tun gehabt. Also Chris Hülsbeck zum Beispiel der wird jetzt eine Turrican Anthology herausbringen mit völlig neu eingespielten Aufnahmen, mit High-Class Orchester und so weiter. Also da war ich auch extrem überrascht, wie viel Geld da zusammenkommen ist. Ich habe jetzt die Summe nicht im Kopf, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass eine Soundtrack-Anthology von Turrican von Chris Hülsbeck jetzt so viel Aufsehen erregen wird. Ich fand das super, habe das nicht unterstützt, weil ich nicht, ehrlich gesagt, nicht so ein großer Fan von dieser Art von Videospielmusik bin, aber an sich, wenn es in Zukunft noch mehr Projekte geben könnte, die mich interessieren, dann würde ich mit Sicherheit auch überlegen, dann da Geld reinzuwerfen. Momentan ja, leider eher gab weniger. Es einfach nicht richtig. So. Ja. Also man muss natürlich, ja klar, das können wir ja nochmal zum Abschluss kurz erwähnen, einfach wir haben natürlich jetzt über die Spieleseite von Kickstarter geredet. Richtig. Grundlegend ist natürlich Kickstarter eine Plattform, über die man auch andere Dinge finanzieren kann, richtig, wie du gerade schon gesagt hast. Ich meine, im Fall von Musik, auch Filme, es kann sehr viel über Kickstarter finanziert werden. Grundlegend ist Kickstarter im Videospielmedium einfach so der größte Begriff, weil viele Entwicklerstudios es gerade derzeit nutzen, aber klar, das ist an sich eine offene Plattform. Auch andere Dinge können finanziert werden, auch andere Dinge werden finanziert. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, dann schließen wir hiermit das Hauptthema ab. Wir haben jetzt doch wieder ein bisschen länger geredet als eigentlich geplant, aber naja, wir hatten heute auch einen etwas größeren News-Teil, das passt schon. Ich würde sagen, dann... Ist halt ein bisschen wie Wetten, dass. Ich meine... ja, genau. Es kann halt mal... Alles andere am Tag muss dann halt ein bisschen warten. Richtig, zu Recht auch. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt in unseren Tasty-Bereich. Allerdings, bevor wir in den eigentlichen Tasty-Bereich übergehen, würde ich sagen, ja, machen wir nochmal eine kleine grundlegende Podcast-Empfehlung, wie wir das ja schon mal gemacht haben, mit einem anderen Podcast. Dieses Mal empfehlen wir etwas, das uns wieder persönlich nahe liegt, was aber auch an sich extrem cool ist, wie wir finden. Und zwar geht es dabei um ein Projekt, das einige Freunde von uns ins Leben gerufen haben und mittlerweile quasi abgeschlossen haben. Und zwar haben die sich als, ja, sagen wir jetzt mal, erstes Mal als Spieleentwickler ein wenig geübt. Eine kleine Fingerübung so ungefähr. Und dabei rausgekommen ist ein Spiel, das es für iOS und Android, für Smartphones und fürs Tablet gibt. Das Ganze nennt sich Little Snake vs. The Almighty Dinosaur Kingdom. Und ist ein, ja, sagen wir mal, eine Neuauflage des klassischen Snake-Spielprinzips. Ein bisschen weiter gedacht, ein bisschen komplexer, aber vom Prinzip her die klassische, ja, das klassische Snake-Prinzip, das wir alle kennen. Es gibt schon die iOS-Version, die Android-Version ist gerade in der Mache und wird demnächst rauskommen. Was es jetzt allerdings schon gibt, ist auf der Facebook-Seite, die es von diesem Projekt gibt, die wir natürlich verlinken werden, eine spielbare Demo, die man schon direkt in Facebook im Webbrowser spielen kann, damit ihr das Ganze mal angucken könnt. Wir empfehlen es auf jeden Fall. Ich habe mit der Demo schon einige Highscores für mich selbst aufgestellt und habe da schon extrem viel Spaß dran gehabt. Wenn ihr also ein iOS- bzw. Android-Device habt, dann solltet ihr euch das definitiv mal angucken. Wir empfehlen definitiv von Uncommon Taste aus hier. Daumen hoch, sollte sich jeder mal anschauen. Er ist den Blick auf jeden Fall wert. Ja, ich schließe mich da vollkommen an. Wer den guten alten Snake-Zeiten auf dem Nokia-Handy hinterher trauert, der kann da auf jeden Fall wieder sehr schöne, viele Stunden damit verbringen. Allerdings, ja. Also es ist wirklich ein sehr cooles Projekt. Wir bitten euch, nein, wir sagen euch, guckt euch das gefälligst an. Es ist definitiv einen Blick wert und ja, wir empfehlen das definitiv von hier aus. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich weiter zu den Tasties. Joe, willst du diese Woche anfangen? Ja, ich habe momentan heute kein richtiges Tasty, aber vielleicht so eine kleine Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Wie ihr in den letzten Folgen mitbekommen habt, steht es nicht ganz so gut um die Lokalisierung von Final Fantasy Type Zero. Obwohl es jetzt neulich eine News gab, dass die Lokalisierungsarbeiten bereits zu 90% abgeschlossen waren, bevor sie abgebrochen wurden. Deswegen wurde jetzt eine Online-Petition ins Leben gerufen, die fordern, dass das Spiel doch noch bitte das Licht der Welt im Westen erblicken soll. Ich habe natürlich diese Petition sofort unterzeichnet und ja, die Leute, die sich vielleicht auch für das Spiel interessieren, das vielleicht kein Japanisch sprechen können oder lesen können, die können sich da die Petition auch mal anschauen und vielleicht die Petition unterschreiben und vielleicht erleben wir noch Wunder und Square Enix hat ein Erbarmen mit uns und ja, lokalisiert das Ganze bitte doch für den Westen. Ja, ich finde es immer ganz interessant so. Ich finde es immer ein bisschen schade, man kriegt von diesen Dingern oft nichts mit. Ich habe ja auch relativ spät erst diese Dark Souls-Petition damals gesehen. Richtig. Aber auch ein gutes Beispiel dafür, dass sowas gut klappen kann. Dark Souls wurde letztendlich dann ja geportet, nachdem da irgendwie um die 70.000 Unterschriften dann irgendwann waren und dann später noch mehr. Von daher, sowas kann durchaus funktionieren. Also wenn euch das am Herzen liegt, dann unterstütze ich Joe auf jeden Fall und sagt es auch. Und geht los, unterschreibt das. Genau, der Link kommt natürlich wie immer in die Beschreibung. Und vielleicht ja, ist es auch wieder einer der Fälle, wo so eine Online-Petition tatsächlich so ein Projekt mal retten kann. Das wäre ja wirklich sehr, sehr schön. Vor allem, wenn das Spiel halt schon wirklich so 90% lokalisiert wird, dann braucht es ja nicht mehr so viel. Anscheinend wurden die Stimmen und die ganzen Sachen schon aufgenommen. Also es braucht nur noch den kleinen Schubser, glaube ich. Aber ja, den müssen die Fans dann schon selbst von sich geben. Ja, wohl so, aber ich meine, ne, so eine Online-Petition kann ja durchaus immer schnell zeigen, es gibt genug Leute, die es kaufen würden, sodass es sich dann schon wieder lohnt, das rauszubringen. Richtig. Also vielleicht braucht es ja tatsächlich nicht mehr, um das Ganze letztendlich abzuschließen, die letzten 10% fertig zu machen und es dann auf den Markt zu schmeißen. Ja, dann würde ich sagen, ja, mache ich mein Tasty. Mein Tasty ist dann in dem Sinne quasi wieder klassischer Videospielbezogener und zwar im Stil meiner letzten 50.000 Jahre Ranting ist es wieder was Borderlands-Bezogenes. Ich weiß, es wird langsam alt, ich höre jetzt auch demnächst damit auf, aber es gibt eine sehr schöne Comic-Reihe, die demnächst erscheint, beziehungsweise jetzt schon am Erscheinen ist, und zwar Borderlands Origins, die Origin-Story quasi der Charaktere aus dem ersten Spiel abdeckt. Es wird wahrscheinlich noch weitere Comics auch geben aus der Reihe. Es gibt ja relativ viel Lore im Borderlands-Universum und ja, viele von euch werden es im Zweifelsfall auch vielleicht sogar verpasst haben. Selbst die Leute, die es interessiert, die werden garantiert trotzdem noch einige Fragen haben, gerade was so ja die Vorgeschichte der Welt und auch die Vorgeschichte der einzelnen Charaktere angeht. Der erste Comic ist draußen und der eigentliche Grund, warum ich es eigentlich hauptsächlich empfehle, nicht nur hauptsächlich empfehle, warum ich es hauptsächlich jetzt empfehle, ist, dass es derzeit noch die erste Ausgabe als Webcomic umsonst gibt. Die kann man auch kaufen im Laden, in den USA bislang erst, in Deutschland weiß man noch gar nicht genau, ob sie rauskommt. Im Web kann man die natürlich aber ganz normal auch hier in Deutschland beziehen und die erste Folge von dieser Origins-Serie, die Roland, also den Soldaten aus dem ersten Teil quasi betrifft, die kann man jetzt zurzeit umsonst auf einer Comicseite aus den USA runterladen, beziehungsweise sich also quasi umsonst besorgen. Und lesen, ich habe das schon getan, sehr, sehr empfehlenswert, alle, die da Bock drauf haben, ich werde den Link natürlich reinpacken. Ihr müsst euch auf jeden Fall beeilen, ich weiß nicht, wie lange die ganze Aktion noch läuft, aber derzeit kann man das Ganze noch frei sich besorgen und umsonst angucken, also für alle, die sich für Borderlands interessieren, sehr, sehr empfehlenswert, schaut euch das an. Ja, ich würde mich dem mal einfach mal komplett anschließen, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Das auf jeden Fall, ja. Es sei denn, man kennt sich halt überhaupt nicht mit Borderlands aus, wie ich es tue, dann ja. Ja, natürlich, also wenn es einen nicht interessiert und man Borderlands nicht gespielt hat, dann ist natürlich die, ne, ja, eine hohle Empfehlung. Aber die Leute, die Borderlands mögen, ja, holt es euch. Ich meine, es ist, wie gesagt, kostenlos. Das ist ja fast schon, ja, wie so ein Steam-Sale. Ja, es ist sogar besser als ein Steam-Sale, weil es wirklich umsonst Richtig. Ist. Das heißt also, holt es euch, es ist umsonst, kann nicht viel schief gehen bei. Ihr müsst euch da nur kurz registrieren mit eurer E-Mail-Adresse, das ist ja kein großes Problem und dann kriegt ihr das Ding und dann könnt ihr das von da aus lesen. Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, sind wir damit auch am Ende von dieser Woche angekommen. Wir haben alles durch quasi gemacht, was bei uns auf der Liste stand. Wir hoffen, wir haben euch jetzt nicht zu Tode genervt mit nochmal einem Wii U-Thema, aber wie gesagt, es ist einfach gerade Konsolen-Launch und da ist einfach nichts groß Wichtigeres in den News als das. Alle, die sich die Wii U von euch kaufen wollen und sich im Zweifelsfall auch schon vorbestellt haben. Wir habt jetzt ja auch nochmal eine schöne Übersicht gekriegt. Was wir auf jeden Fall von euch wollen, ist, meldet euch bei uns. Sagt uns, was ihr für erste Erfahrungen mit der Wii U macht, wenn ihr sie dann irgendwann mal habt. Bis zur nächsten Folge sollten dann ja schon einige unserer Hörer tatsächlich eine auch zu Hause stehen haben. Und vermittelt einfach mal eure eigenen Eindrücke, was ihr jetzt von der Wii U haltet. Allgemein gilt einfach wie sonst auch, wenn irgendwas ist, Kritik, Anregung, irgendwas anderes, was ihr loswerden wollt, dann meldet euch bei uns. Die normalen Kanäle kennt ihr ja, werden alle mit Links nochmal in die Beschreibung gepackt. Über uncommentaste.de kommt ihr auf unsere Website und da findet ihr sowieso alles weitere. Genau. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir für diese Woche durch und freuen uns drauf, dass ihr nächste Woche einfach, nee, in zwei Wochen, jetzt mache ich das auch schon, dass ihr zwei Wochen einfach wieder einschaltet und mit uns nochmal eine nächste schöne Folge, bevor es dann Richtung Weihnachten geht, begeht. Richtig. Ja, ist ja ganz schön, dass es mit der siebten Folge doch geklappt hat. Anscheinend habe ich ja mit meinen Facebook-Einträgen bei ein paar Leuten dann wirklich für Schock und Verwirrung gesorgt. Ja, nein, Merlin wird nicht aufhören, diesen Podcast zu machen. Zumindest für die nächsten zwei Wochen nicht. Definitiv. Ja, ich fand das auch sehr lustig. Ich hatte auch einige Leute, die mich angeschrieben und gesagt haben, was, du hörst auf? Und ich habe gesagt, nee, hör dir die Folge an, dann wird es vielleicht ein bisschen klarer. Das war dann nur so die erste Reaktion auf die Beschreibung der Folge, bevor die Leute sie hören konnten. Ja. Ja. Sehr schön, dass es dann doch vielleicht dem einen oder anderen am Herzen liegt, dass wir als Team hier komplett bleiben. Richtig. Aber wie gesagt, ja, schildert uns eure Eindrücke, wenn ihr eine Wii U kauft oder vorhabt, eine Wii U zu kaufen. Ich werde nächste Woche mit Sicherheit oder übernächste Woche mit Sicherheit auch mal hier in Belgien in einen Laden reingehen und die Wii U mal ein bisschen selbst ausprobieren. Ich weiß nicht, ob du das machen wirst, Merlin? Vermutlich nicht, aber schauen wir mal, wenn ich es besser sehe. Es ist immer ganz lustig, neue Hardware so ein bisschen in Hand zu haben, auch wenn man sie nicht kaufen will. Aber ja, das stimmt. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Mich hat's auch wieder gefreut, wenn ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, macht's gut. Bis denne. Komm gut in den Dezember. Richtig, bleibt gesund. Richtig, über die vor allem jetzt gesund. Anfangende kalte Zeit. Und verbringt schönen ersten Advent. Bis dahin hören wir uns ja dann nicht wieder. Und auch noch einen schönen zweiten Advent am besten. Genau. Obwohl, na, das müssen wir ja schon wieder davor fast da sein. Ja, also, dann genau, bleibt uns gewogen. Wir freuen uns aufs nächste Mal und bis dann. Ciao. So, sehr gut. Dann kann ich mich jetzt doch wieder Richtung Borderlands ziehen. Tschüss, Realität. Hallo, Pandora.